Es ist Sonntag, es ist pünktlich 18 Uhr und wir melden uns heute aus dem Intercity Express 43857 von Hamburg nach München. Die Weltraumaffen sind da. Und Züge sind auch gleich, denke ich, unser erstes Thema. Wer Twitter verfolgt, wird mitbekommen haben, dass Aufschrei ausnahmslos und so mal wieder ein Bastardkind gezeugt haben. Diesmal heißt's im Zug passiert. Und dort können Menschen, denen im Zug was passiert ist, ihre Erfahrungen schildern. Natürlich sind das meistens Frauen. Natürlich geht's um Frauen, wie bei einem ausnahmslos Hashtag nicht anders zu erwarten. Ja, und wie zu erwarten gab es auch den üblichen Backlash. Die Leute haben angefangen, sich lustig zu machen über Sachen wie ein Mann hat mich gefragt, was ich da lese. Oder ähnliche Dinge oder Leute zu kritisieren, die gesagt haben, als Frau muss man den Sitz neben sich mit einer Tasche blockieren, aus Sicherheitsgründen, Deswegen etc. machen die das. Das regt mich immer so auf. Ja, deswegen, die haben Angst vor dir, weil Ich du ein dachte, Mann bist, das ein ist nochmal das. triebgesteuerter Mann im Triebwagen, Ich, sozusagen. ein Triebwagen. Ich dachte, ein Mann, der im Anzug passiert ist. Ne? Nee, ich dachte immer nur, das wären asoziale Schweine und ich hasse sie dann immer ein bisschen. Ja, also natürlich gibt es da auch Leute, die Sachen twittern, die ich auch abstoßend finde. Also ich fände es auch eklig, wenn gegenüber mir von mir jemand anfangen würde zu masturbieren im Zug. Jetzt mal egal, ob Mann oder Frau, sage ich mal. Nur ich bin jemand, der hat keinen Führerschein. Ich oute mich jetzt mal. Und trotzdem, obwohl ich ganz viel Zug fahre, ist mir sowas noch nie aufgefallen. Ich habe noch nie mitgekriegt, außer einer Aktion, wo ein Besoffener eine Zugbegleiterin angegangen ist und ihr empfohlen hat, sie solle doch die Kanaken kontrollieren statt ihn, wo ich dann dazwischen gegangen bin und auch fast aufs Maul gekriegt habe und am Ende kam die Polizei und hat ihn mitgenommen. Ist mir sowas in all den Jahren noch nicht passiert im Zug, dass ich hätte einschreiten müssen oder dass ich hätte auch nur gesehen hätte, dass sowas passiert. Vielleicht ist es meine männliche Blindheit, meine patriarchale Gleichgültigkeit, aber die Aussagen von Kritikern auf im Zug passiert deuten doch auch in die Richtung, dass viele sowas noch nicht erlebt haben oder mitbekommen haben. Ich bin Ja, auch zu. mal eine Zeit lang regelmäßig gependelt mit dem Zug. Und das sozusagen Schlimmste, was ich da mal gesehen habe, ist, dass ein alter Mann eine Mutter mit Kindern, wo halt das eine Kind ein Baby war, was geschrien hat, halt rübergerufen hat, dass es einmal das Kind ruhig stellen soll. Dann bin ich zu dem alten Mann hin und meinte, setz dich bitte woanders hin, wenn es dich stört. Und zwar jetzt. Und dann ist er auch, hat er sich umgesetzt. Also, ich weiß auch nicht. Ist bei sowas ja auch die einfachste Lösung. Also wenn ich eine johlende Gruppe Fußballnasen oder eine angesoffene Sekttruppe Frauen auf dem Weg zu irgendeiner Party im Abteil oder im Wagen sitzen habe, dann suche ich mir auch einfach einen anderen Wagen. Ja. Und also ich schätze halt die meisten Männer auch so ein, dass wenn eine Frau zu ihnen kommt und sagt, hier, der Typ da hinten belästigt mich oder der und ständig seinen Schwanz raus und onaniert darum, dass Männer auch aufstehen würden und zu dem Typ hingehen würden und sagen, hier, Alter, entweder du lässt das jetzt oder es gibt eine Beule. Ja. Also gerade was das angeht, herrscht eigentlich eine relativ hohe Zivilcourage, sobald die Leute das mitkriegen. Also Und ja, nicht nur das, auch komplettes Ausrasten, denke ich mal. Also ich glaube, wenn sowas wirklich passieren würde, also ich will den Leuten jetzt nicht unterstellen, dass sie lügen, vielleicht ist es in irgendwelchen kleineren Abteilen oder so, aber ich denke, wenn das irgendwo, wenn das sichtbar irgendwie wäre, ohne weiteres, dann glaube ich, dass die Leute da eher im Quadrat springen. Also ich erinnere an so Sachen wie irgendeine Frau wird am Stillen behindert und dann ist es sofort Thema in sämtlichen üblichen Zeitungen, wo sich dann darüber aufgeregt wird, wie frauenfeindlich denn die Bahn wäre und das würde doch gar nicht angehen und solche Dinge. Ne? Und ja, ich habe hier nochmal eingeblendet. Das ist ja auch strafbar, ne? Wenn man sich da irgendwie einen runterholt oder so. Es gibt ja hier Paragraph 183 des Strafgesetzbuch in Deutschland. Übrigens, witzigerweise, exhibitionistische Handlung steht hier: Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe bestraft, ne? Nicht eine Person oder so. Hey, hey, hey, die Feministinnen sind da hinterher, dass da steht, dass dabei steht eine Person. Das Ja, habe ich in das jedem glaube ich tatsächlich. feministischen Programm gesehen, dass dieses Gesetz geändert werden muss. Ja, also da kann man auch nur wieder sagen, ne, super, super Täter-Opferarbeit von diesen Aktivistinnen, da nicht darauf hinzuweisen, dass solche Leute, wenn sie sich da belästigt fühlen, da eine rechtliche Handhabe haben, ne? Also Handy raus, 110. Und da wollen wir mal schauen, wer das da irgendwie bagatellisiert, ne? Das Ding ist ja auch, du hast ja auch Paragraph 323 C unterlassene Hilfeleistung. Also du kannst ins Gefängnis dafür kommen, wenn du den Leuten nicht hilfst. Also du kannst entweder selber die Polizei rufen oder sagen, ich brauche Hilfe, bitte hier. Also ich weiß auch nicht. Das frage ich mich halt auch bei den ganzen öffentlichen Onanier-Dingern. Mädels, ihr habt Smartphones, macht ein scheiß Foto und ruft die Polizei an. So ein Typ, der das einmal macht, wird das hundertprozentig wieder machen, wenn er nicht erwischt wird. Und das stört mich am meisten, wenn dann unter dem Hashtag die Leute posten, oh, schlimm ist ja, dass solche Angrabschsachen und so weiter oft nicht strafbar sind. Und dann ist halt, nicht strafbar ist halt eine Lüge. Also ist zumindest eine ziemlich miese Halbwahrheit, weil es ist eigentlich gesetzlich abgedeckt, wenn irgendeiner Frau an den Arsch gegriffen wird. Es wird vielleicht nicht immer unter dem Begriff sexuelle Belästigung bestraft, aber weil das ein Jahr im Gefängnis ist, mindestens, soweit ich weiß. Aber es wird zumindest unter anderen Strafpunkten abgestraft, mit Geldstrafen und was weiß ich alles. Und also dazu sagen, dass wir nicht strafbar ist, erstunken und erlogen. Also wenn sowas angezeigt wird, kommt damit keiner straffrei davon. Ja, auch es gab ja im Zusammenhang mit dieser Verschärfung des Sexualstrafrechts, gab es ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, ein Jahr Gefängnis für jemanden, der einer Frau ungewollt an die Brust greift, ist zu wenig. Da frage ich mich dann halt auch, was sind das für Verhältnismäßigkeiten? Nee, die. Ein Jahr Gefängnis, das muss man sich mal überlegen. Naja, ja, das Leben ist so ziemlich vorbei, wenn der Mann. Na gut, es ist halt immer noch ein Straftäter und so weiter, aber die Sache ist halt, wenn du die Straflast erhöhst, erhöhst du auch die Beweislast. Das Gericht nicht, wird nicht jemanden wird den nicht ein Jahr im Gefängnis tun, wenn Aussage gegen Aussage steht und ansonsten keine Beweise da sind. Das können die nicht machen. Es ist wesentlich einfacher zu sagen, okay, ja, wir gehen davon aus, dass es hinreichend bewiesen ist, dass der mit beleidigender Absicht oder sonst was gehandelt hat und dann wird dem eine hohe Geldstrafe gegeben. Das machen die, glaube ich, wesentlich lieber. Ja, ist ja auch irgendwie sinnvoll. Zumal ich hatte damals auch mal recherchiert und es gab irgendwie jemanden, der in mehreren Fällen wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt war und auch nur ein Jahr gekriegt hat. Also, ich weiß nicht, ob das beides vergleichbar ist. Ganz ehrlich. Ja. Und ich. Ach, aber dann gibt es ja auch das gibt ja generell in Deutschland eine Fraktion, die bei allen Sachen, also die im Prinzip Todesstrafe auf alles wollen. Ja. Das ist ein bisschen ausgeprägt. Das hatte man ja mit den in der Vergewaltiger-Diskussion mit Til Schweiger hatte man das ja, dass der halt, ach, die sollte man hinrichten alle, weg mit denen und so Ja, aber weiter. das mit dem Hinrichten ist halt auch Quatsch. Also man hat mal die Vergewaltigung, war mal mit einer Todesstrafe besetzt und man hat die abgeschafft, damit der Vergewaltiger danach die Frau nicht tötet. Damit es Ja. kein halt kein keine Zeugin gibt, sozusagen. Also die wenn du halt eine richtig hohe Strafe auf was hast, dann werden sich die Leute halt auch schlimmer benehmen im Sinne von, dass sie eben nicht belangt werden können von der Polizei. Also wirklich viel Sinn macht es nicht. Das hört sich zwar schön an, das zu sagen und zu fordern, dass man da mehr Strafen gerne hätte, aber es macht halt die Straße nicht sicherer. Also. Es geht halt immer davon aus, dass das System perfekt ist. Ne? Wenn wir die Regeln perfekt machen, dann ist das System perfekt. Aber da wird halt nicht begriffen, dass dann die Leute halt mehr tun, um der Strafe zu entgehen auch. Ich meine, in China haben sie seit 5000 Jahren Todesstrafe. Und es gibt aber immer noch Verbrecher. Also, keine Ahnung. Ja, aber dafür haben sie in China mehr Gerechtigkeit. Und himmlischen Frieden. Ja. Nee, aber das geht mir halt unglaublich auf den Sack, wenn da irgendwelche Heinis in den Hashtag posten, ja, das wird ja nicht bestraft, weil das führt doch dazu, dass Frauen das nicht anzeigen, weil die glauben, es wird eh nicht bestraft. Ist doch scheiße. Wobei das mit dem Anzeigen, das ist ja noch eigentlich ganz lustig. Also meine Frau, die hat im November, hat sie in Stuttgart einen Bürger mit Migrationshintergrund mit Maximalpigmentierung am Bahnhof getroffen, der halt auch öffentlich masturbiert hat. Und sie ist einfach weitergelaufen und es stand zum Bahnpersonal und meinte, schaut mal da. Und dann meinten die, ja, sie soll bitte zur Polizei gehen. Dann meinte sie einfach nur, das ist mir zu viel Papierkram. Ich will jetzt nach Hause entspannen und meinen Feierabend haben. Also für sie war der Grund, dass sie nicht zur Polizei gegangen ist, wortwörtlich, dass es hier zu viel Aufwand war mit Papierkram. Also. Ja, aber sie hat nicht in den Hashtag gepostet, oder? Nee, das nicht. Also. Da kann man sich Ja. eigentlich Ist ja auch nicht im Zug passiert. Ist ja Ja, stimmt, das ist im Kreis passiert. Das kommt als nächstes. Das wird dann der Selbstmord-Awareness-Hashtag mit auf dem Gleis passiert. Ja. Ist auf der Welt passiert. Ja, genau, auf der Welt passiert. Das ist eigentlich die beste Idee. Auf der Die Erde. ganze Diskussion stammt ja daher, dass irgendwo in Ostdeutschland, ich weiß jetzt nicht, ob es Sachsen war oder wo auch immer, jemand in die Bahn angekündigt hat, irgendwie die Regionalbahn da, Frauenabteile einzuführen. Es ging aber um Frauen mit Kindern, damit die mehr Platz haben. Ja, Das aber war das spezifisch. das ist ja den Feministinnen erstmal egal. Wenn man das irgendwie kapern kann, dann kann man das kapern, ne? Aber das ist ja auch wieder so lustig. Was ist denn eigentlich mit Männern mit Kindern? Ja, das haben ein Oder was ist paar, denn mit Frauen mit Männern mit Kindern? das haben dann natürlich ein paar alleinerziehende Väter in den Kommentaren halt geschrieben, so, hey Leute, ist ja alles schön und gut, aber ist schon ein bisschen assi, ne? Dann Ja, sagst du auch mal, die. es gibt doch Familienabteile und sowas und auch für Kleinkinder extra. War zu wenig Ja, wahrscheinlich aber für die die, gibt oder es halt was? auch nur in überregionalen Zügen. In den ganzen Sachen, die regional verkehren, hast du ja nur diese Großraumwagen. Ja, Das ist ja. klar, ich bin still. Ich prüfe mein Privileg, dass ich nicht, schon lange keinen Regionalbahn mehr gefahren bin. Ja, wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch nicht so lange, wie man da normalerweise, oder? Gibt es da? Ja, es kommt drauf an. Es ist halt viel billiger, mit der Regionalbahn irgendwo hinzufahren, als mit dem IC oder ICE. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Also ich fahre, wenn ich nach Köln fahre, auch immer hier mit der Regionalbahn, weil das kostet irgendwie hin und zurück mit so einem Angebotsticket nur 40 € im Gegensatz zu halt, was weiß ich, das Doppelte oder Dreifache, wenn du es mit dem ICE machst. Aber was ich halt extrem lustig finde, ist, dass das doch im Endeffekt wieder Segregation ist, dass das wieder, es gibt keine Geschlechter, aber für das eine muss trotzdem ein Sonderabteil eingerichtet werden. Also jetzt nicht die Sache mit den Kindern, sondern das, was halt die Feministinnen draus gemacht haben. Ne? Und Ja, und dann wollen sie natürlich auch das wieder verteidigen und deswegen kommen wir jetzt halt diese Horror-Stories. Ne? So nach dem Motto, ja, der einzige Grund, warum ihr meint, das wäre ja überzogen und so, ist, weil ihr ja gar nicht wisst, was da alles passiert. Oh. schrecklich. Ne? Dieses ganze Zeug. Und dann ist wieder das übliche Playbook so, da wird wieder alles irgendwie in einen Topf geworfen und umgerührt und irgendwie die Statistiken geschönt oder so. Da gibt es ja auch Erhebungen dann dafür, wenn sie dann sagen, irgendwie in der Tokio-Ta-U-Bahn werden jedes Jahr so und so viel 1000 belästigt, da denkst du dann erstmal, oh, das klingt aber nach viel. Aber wenn du dir dann mal überlegst, wie viele Leute diese U-Bahn da irgendwie benutzen jeden Tag, das ist halt eine verschwindend geringe Zahl. Ne? Allein Shinjuku Station wird am Tag von 2,5 Millionen Menschen frequentiert. 2,5 Millionen Menschen pro Tag. Ja. Und das ist nur ein Bahnhof in Tokio. Ja. Und wer mal da war, der weiß auch, wie es in diesen Bahnen aussieht, vor allem zur Rush-Hour, nämlich wie in der Sardinendose. Und da, also klar, das ist ein Paradies für jeden Perversen und da komme ich dann auch an einen Punkt, der mich in der Sache stört. Warum wird das denn gleich wieder als ein strukturelles, gesellschaftliches Problem dargestellt, wenn es darum geht, dass es einfach einzelne Leute gibt, die ihre Psyche nicht und ihre Sexualität nicht im Griff haben? Eigentlich sind es im Endeffekt alles Leute mit einer Störung. Ja? Und nicht in erster Linie Männer, sondern in erster Linie Personen mit einer Störung. Für mich. Also würde ich so sehen. Und ja, nicht genügend Impulskontrolle. Also, ob der jetzt bei sowas keinen Impuls, deinen Impuls nicht kontrollieren kannst, oder ob du übergewichtig wirst und deinen Körper ruinierst, weil du zu viel essen tust. Das hat beides was mit mangelnder Impulskontrolle zu tun. Also, nur dass das eine halt nur dich selber betrifft. Also, ja, und was halt auch vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, dass in dem Tag halt extrem viele Accounts mit ganz geringen Tweetzahlen da hat jemand gegenüber von mir unaniert, kommt fast alles von Leuten, die irgendwie 30 Tweets haben und ein paar Tage alt sind oder halt nie benutzt worden sind. Sieht fast aus, als hätte da jemand seinen Backup-Account aktiviert, nur um in dem Ding posten zu können. Und das passiert halt irgendwie in diesen Betroffenheits-Hashtags ständig. Ja. Und die Dame, die den im Zug passiert gestartet hat, das ist eine Wienerin, die sich auch als Feministin bezeichnet natürlich und die 1000 Antifa-Accounts folgt. Also offensichtlich jemand, der ein aktivistisches Interesse hat. Und am lustigsten fand ich, dass sie sich auch schon beschwert hat, dass die österreichischen Medien gar nicht genug reagieren, während natürlich die deutschen Verdächtigen, Spiegel und Stern und sogar die Bild-Zeitung inzwischen darüber berichtet haben. Ich denke mal, sie fürchtet um ihren österreichischen Grimme-Preis, wenn da nicht genug nationale Resonanz draufkommt. Ja. Mit Sicherheit. Ja, und man sieht ja auch teilweise, was da für null, also für Non-Issues jetzt in diesen Hashtag gepostet werden, so wie ein Typ fragt mich, was ich da lese. Ja, das war die Initiatorin. Er hat mich halt mehrmals gefragt, so und dann Folgefragen gestellt, so ungefähr. So, das ist der öffentliche Raum. Und das ist an anderen Menschen im öffentlichen Raum. So funktioniert Gesellschaft. Ja, hat auch gestern jemand getweetet, die Leute sollen einfach das angraben lassen. So, klar, man kann natürlich Sexualität und alles einfach wegdiskutieren. Das, Ich habe mittlerweile aufgehört, in der Öffentlichkeit Bücher zu lesen, weil man dauernd angequatscht wird. Immer. Wenn man ein Buch liest, ist das, viele Leute nehmen das zur Einladung, einen zu fragen, was liest du denn da? Und mich hat das halt irgendwann genervt. Ich lese nicht mehr in der Öffentlichkeit, ich lese daheim. Ist das, weil ich eine Frau bin? Wer weiß es? Ja, und ich glaube ich auch hier irgendwann schon mal erzählt, also es war jetzt nicht in der Bahn, aber in so einem berüchtigten Linienbus in Hannover wurde ich auch schon mal irgendwie angegraben von so einem Homosexuellen, ne? Mhm. Und der hatte auch ziemlich, ist nicht eingesehen, dass ich da nicht dran interessiert war an seinen Angeboten und so ein Zeug, ne? Also von daher kann ich jetzt auch sagen, so, die Busse in Hannover sind kein sicherer Ort für Heteromänner. Wir fordern Hetero-Abteile. Ja, eben. Ne? Und das ist einfach so, das hakt man dann halt ab, so als schlechtes Erlebnis und fertig. Ne? Ja, und man macht sich halt nicht zu sehr den Kopf drum. Mir ist das auf dem Wacken passiert, als Bosshaus da aufgetreten waren. Go figure, ne? Cowboy-Konzert und da kommen Schwule hin. Da hat mir irgendwie vor der Bühne einer hatte sich umgedreht und mir einfach an den Sack gegrapscht. Ja, habe ich halt ihm so ein Geste gemacht, bin ein paar Meter zur Seite gegangen und habe weiter abgetanzt. Also, scheiße läuft, aber mal gut. Ja, das ist aber, was wollen wir denn im Endeffekt erreichen? Wollen wir eine Gesellschaft haben, die komplett in Watte gepackt ist, in der nichts Böses mehr passieren kann? Das heißt, wir müssten halt alle Türen zumauern von Wohnhäusern, damit die Leute nicht mehr rauskommen. Vorher werden die Leute einfach geprüft vom Bundesministerium für gute Menschen. Ja, genau, alles muss gewettet werden vorher. Dann kriegen sie dann auch einen Airfit-Chip. Einlassen. Ja, oder wir könnten doch auch für die Leute, die da sich nicht unter Kontrolle haben und Frauen irgendwie fragen, was sie lesen, könnten wir doch so ein Symbol einführen, das sie auf ihre Jacke tragen müssen. Ja, genau, einfach so ein Filter, das gibt's schon. Das ist so ein Kreis mit so einer Faust und unten ist so ein Kreuz. Also man kennt es auch als Feminismus-Symbol. Ja, aber ich meine auch ein Zugabteil, der dann getrennt ist. Ja, wenn dann jetzt ein Perverser dann in den Frauenabteil reingeht und dann niemand da ist, der ihn dann vielleicht, sagen wir, niederschlagen könnte. Ja, dann sind da nur arme, schwache Frauen. Ja, sehr gut. Dann müssen die sich am Ende noch selber wehren und dann klappt es wieder nicht, weil man sich da ja dann auch wehtun kann. Also weißt du, es ist halt irgendwo lächerlich. Also ich fühle mich in dem öffentlichen Raum sicherer, wenn wer nicht getrennt ist. Dann springt der Fuchs ins Hühnerhaus. Ja, wortwörtlich. Oh Mann. Nee, ich weiß nicht, ich finde diesen Tweet von der einen Tusse und ich sage jetzt Tusse nicht abwertend, ich meine einfach nur, die labert Scheiße und sie ist eine Frau, beziehungsweise Tusse als weibliche Form von Typ. Dieses mit frag mich, was ich da lese, das drückt das schon ein bisschen aus, was die wollen im Prinzip. Die sind sehr sozialfeindlich. Also, dass man einfach nur mit dem positiven Outlook in die Gesellschaft geht und mit Leuten Gespräche anfängt und Spaß daran hat. Das mögen die nicht. Die mögen den öffentlichen Raum nicht im Prinzip. Ja, ich habe auch bei vielen Frauen so ein bisschen das Gefühl, also so viele Stories, die man dann mal so erzählt kriegt von irgendwelchen Horrorabenden in der Disco oder so, irgendwelche Leute da nicht eingesehen haben, dass sie sie nicht so toll fanden oder so. Diese Geschichten, wenn man dann mal nachfragt, die bestehen dann auch nur aus, da war ein Mann und ich hatte kein Interesse an dem und er hat es nicht sofort gemerkt. So. Und das ist das Böse dann so. Ne? Er muss doch wissen, dass ich was Besseres bin, so nach dem Motto. Ne? Und ja, also das ist mir schon oft untergekommen, so wo ich dann gefragt habe, so ja, und dann, was dann passiert? Und war ja nichts weiter, so das war's. Weil ich immer gedacht habe, so es kommt die übelste Geschichte irgendwie, ne, über irgendwelche Sachen, die man halt richtig als Belästigung, irgendwie sexuelle Nötigung oder sowas kategorisieren kann, aber im Endeffekt war die ganze Story, es war einmal ein Mann und der hatte einen Drang. Der war auch da, wo ich war und hatte Interesse an mir und wie kann er es wagen? So, das ist die Story. Und das kommt mir auch bei diesem ganzen Catcalling und diesem ganzen Kram, kommt mir das auch ganz stark so vor. Also so Frauen, die sich selber für so das Ultimative halten, dass sie dann da irgendwie angepisst sind, wenn irgendwelche Männer, die sie halt als unwert irgendwie empfinden, da Interesse an ihnen zeigen. Wenn sie einen Pleb anspricht, also weißt du. Kann das nur sein, dass solche Leute an mir Interesse haben? Ne? Die müssen doch wissen, dass ich was Besseres bin, so nach dem Motto. Und was ich auch interessant fand, es gab hier eine Tweeterin, die ist auch in eigentlich jedem von den Sternbild irgendwas Dingern abgebildet gewesen mit ihrem Tweet. Und wenn man dann auf ihr Profil guckt, steht da Occasional Cis-Hate and Misandry. Also ich hasse auch gerne mal Cis-Menschen und bin Männerhasserin. Jo. Ja. Also was soll ich von so jemandem erwarten unter so einem Hashtag? Da weiß ich doch schon, mit welcher Agenda da gepostet wird. Ne? Und dass auch unsere liebe Presse nicht in der Lage ist, ihre Quellen mal zu überprüfen. Da wird einfach abgedruckt, das sind Erfahrungen von Frauen, die sind so gewesen und guckt euch mal die bösen Männer an, die sich drüber lustig machen. Aber erstens wird keiner von den bösen Männern die konstruktive Tweets, also einfach Diskutiertweets, Kritiktweets absetzen, zitiert, sondern es werden immer nur die schlimmsten zitiert. Und es wird sich auch nicht damit beschäftigt, wer diese Leute sind und aus welchen Beweggründen diese Tweets unter Imzug passiert, ausnahmslos Campusrassismus und wie sie alle heißen, abgesetzt werden. Ich fand's auch lustig, da waren wohl ein paar Transfrauen, die dann gesagt haben, oh, da hat mich einer gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und hey, vielleicht waren die einfach nur interessiert und wollten Bescheid wissen. Also, hallo? ist doch nicht unbedingt böse. Ja, auch der eine Tweet, wie war das? Entweder sie schauen mir geil auf den Arsch oder schauen mir blöde ins Gesicht, weil ich trans bin. So, ja, das war Katharina R47. Ja, ja, das ist die Frau. Die kennen wir ja aus diversen Gamergate etc. Auseinandersetzungen. Ich habe dann zu ihr drunter geschrieben, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sind die Verliebten und die Narzissten. Also echt, keine Ahnung. Also es ist entweder super positiv oder negativ und dann tust du dir einfach nur deine Blase zurechtreden. Ja, und ich denke mal, das kommt halt auch drauf an, wie das eben auch schon beim Chris anklang, wenn das Brad Pitt macht, ist das wahrscheinlich völlig in Ordnung. Ja. Und wenn das halt irgendwie Danny DeVito macht, geht das gar nicht. Ja. Das ist auch so ein bisschen so, ja klar. Ist schon gut, Mädels. Ja. Genau, darauf läuft meines Erachtens auch viel von diesen Lösungsansätzen, die dann da kommen, so ein bisschen hinaus. Also wenn man dann so Leute dann reden hört, Feministinnen irgendwie, was ich da jetzt angeblich verbessern soll oder so, dann klingt das alles so ein bisschen nach, naja, die müssen ja wissen, so wo ihr Platz ist. Und wir erwarten doch jetzt wirklich nichts Besonderes. Wir erwarten ja nur, dass quasi Männer die Verantwortung tragen an allem, was irgendwie in so einer Interaktion passiert und wir dann halt entscheiden, ob das jetzt Harassment war oder nicht oder wie auch immer. Ja. Es gibt da jetzt auch eine neue Aktion schon. Ich blende das hier mal ein. Die soll jetzt im April laufen. Natürlich geht es auch wieder darum, den Sexismus zu stoppen. Und da gibt es diese tollen Karten und Kriterien, warum jemand diese Karte jetzt kriegt. Gibt es einmal die rote Karte gegen Sexismus, das ist halt die heterosexuelle Karte. Da verdient man die Karte mit Hinterherpfeifen oder Rufen, Witzen oder Bemerkungen, Anzüglichkeiten, blöde Anmache, Bedrängen, Glotzen und sexistischer Werbung. Also abgesehen davon, dass die Mischung schon mal völlig krude ist. Ja, das haben die sich auch nicht einfallen lassen. Das ist schon alter Hut. Das gab es schon mehrfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Also ich habe das halt im Zusammenhang mit der Piratenpartei auch irgendwann mal gehört. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das auf einem Event von der Piratenpartei selber war oder ob sich da nur irgendwie Leute drüber ausgelassen haben. Auf jeden Fall hieß das da irgendwie Creeper-Cards. Und das wurde dann halt irgendwie so verteilt. Und es gab auch dieses tolle Awareness-Team und solche Sachen auf jeden Fall bei den Piraten, was da auch um sowas Ähnliches ging. Da müssen sich halt ein paar Shitposter wie wir immer zusammenschließen und dann irgendjemandem, der halt total auf der politisch korrekten Seite ist, immer gleich so 10 so Karten zu schmeißen, immer wenn die irgendwo kommen. Ja, also... Auch wieder so ein Zeug, ne? So nach dem Motto, hier überprüf mal, wie du dich verhältst und so ein Kram, ne? Und check your privilege. Meines Erachtens nach ist es auch wieder so trivialisierend dann für alle Sachen, die irgendwie wirklich entscheidend sind, ne? Ich da so ein Fass aufmache wegen Witzen und lauter so ein Kram. Ne? Da wundern sie sich hinterher wieder, wenn man das alles für so einen faschistoiden Angriff auf die Meinungsfreiheit dann versteht. Ja, vor allem auch, wenn ich dann auf die pinke Karte gucke und lese, du hältst alles für hetero. Wie genau finde ich das denn raus, dass mein Gegenüber alles für hetero hält? Ja, du guckst ihn einfach an und wenn du ihn blöd findest, dann gibst du ihm eine Karte und kreuzt es an. Ja, das ist die Buchhaltung. Warum werden Homosexuelle angegafft und Frauen angeglotzt und wo ist der Unterschied? Ja, keine Ahnung, das eine soll wahrscheinlich dann wieder, ich setze mich da mal rein, das eine soll dann wahrscheinlich wieder sein, so nach dem Motto, das ist ja irgendwie der Preis, den man gewinnen muss, tralalala, und das andere ist dann wahrscheinlich dann wieder so nach dem Motto, ja, der wirkt nicht normal auf mich und ich finde ihn komisch, Halligalli-Zeug, deswegen ist das dann, das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen, wie war das? Gaffen und Glotzen. Gaffen und Glotzen, ja. Kannst du mir auch noch erklären, was blöde Eltern sein für ein Kriterium ist? Das Leute, die Ein ihren Kindern sagen, Kriterium. guck mal, wenn du schwul wirst, dann endest du wie der da drüben, oder was? Ja, weiß nicht. Ein Kriterium, was bei denen sowieso wahrscheinlich das alles Entscheidende ist. Blöde Blöde Eltern Eltern sein. sein, wenn man den Geldhahn zudreht oder so. Ja, aber das wird dann wahrscheinlich wieder irgendeine kleine Bullshit-Sache, irgendein kleiner Auslöser sein, an dem die sich aufhängen. Und dann kommt die Bosheitsannahme und sie sagen: Oh, also bist du ein böser Mensch. Hier, nimm deine böse Menschenkarte. Das, ach. Ja, erinnert mich halt auch schon wieder schwer an Kennzeichnungen von Leuten irgendwie, um sie in Gruppen einzuteilen und Ja, beziehungsweise so. das Kultische mit oh, du bist nicht 100% konform mit uns, also stirb. Also hier, du, wir markieren dich, du bist raus, du bist eine, wie nannten sie das nochmal bei den Zeugen Jehovas oder den Scientology war das, mit Suppressive irgendwie, ich glaube, nee, oder Disruptive Person, Suppressive Suppressive Person, ja, genau, SP. Und dann die sind halt geschunt und denen geht jeder aus dem Weg. Und das machen die ja im Prinzip. Die versuchen ja nicht mit irgendjemandem, der irgendeine Kritik bringt, noch einen Dialog zu führen. ja, wenn die Familie von den Leuten dann halt eben sagt, so ja, geh doch da nicht hin zu der Sekte und so und Zeug, dann sagen sie Ja. dann halt so, ja, das ist ja eine Suppressive Person Ja, und deine das kann Familie, das sind sein. Suppressive Persons, von denen musst du dich lossagen. Das sagt ja auch die Jessica Valenti, der dir alle folgen, die sagt ja im Prinzip sehr ähnlichen Kram. Die sagt ja dann auch, okay, wenn die, das sind dann Leute, die dich halt, they want to drag you down und von denen musst du dann halt dich trennen Ja, wenn sie und deine dich unabhängig Ideologie machen. dahinter fragen und meinen, dass es dir vielleicht besser gehen würde, wenn du da nicht so alles als problematisch ansiehst und solche Dinge, Ja. dann sind das wohl Feinde des Guten, weil wir sind ja für Gleichberechtigung und wir sind ja für alles, was gut ist. Und deswegen ist natürlich jeder, der dich davon überzeugen will, dass das vielleicht nicht so gesund für dich ist, dich dann so eine Ideologie reinzustecken und allen Leuten irgendwie zu unterstellen, sie würden, weiß der Teufel nicht, was mit dir anstellen wollen oder hätten was Gott nicht was für Ansichten. Ich meine, das macht halt auch jede Massenbewegung so. Also bei Nazis gab es die Hitlerjugend, bei den Kommunisten mussten die Eltern immer arbeiten und die Kinder in die Schule zur Erziehung. Desto früher man die Person aus der Familie rauslösen kann, desto besser folgt man einer Ideologie. Und ich finde es immer sehr interessant, wenn man heutzutage Leute sieht in den Medien, die einem wirklich solche Ratschläge geben. So, du musst dann das Privilege von deiner Familie checken. Und wie dann, wenn die dann nach dem 10. Mal genervt sind, dann musst du dich von ihnen distanzieren. Also, weiß ich so, also es ist, also mir läuft es ja zum Teil kalt den Rücken runter, weil das ist eine Anleitung, wie du dein Leben ruinierst. Ja, Also. sei ein Arschloch zu allen Menschen in deiner Umgebung und wenn sie sich beschweren, trenn dich ab von ihnen. Ja, und join unseren Kult. Also Ja, ohne das. Spaß. Nimm jedes Auffangnetz weg, außer uns, das du in deinem Ja, Leben genau. hast, Verlass sodass du auf uns angewiesen bist. dich auf unsere super tolle Kritik, Spende für unsere bekloppten Projekte, Ja. laber unsere Narrative weiter. Und erhalte -5 Privilege Points. Ja, genau. Geh nicht überall los, denn das ist was für privilegierte weiße Männer. Ich hab mir was überlegt. Kann man eigentlich, also man kann ja trans-black sein, aber kann man black sexual und black gendered sein? Weil es gibt ja nicht nur zwei Gender, also müsste es auch ein black gender Ja, geben. natürlich kann man das. Und dann bin ich Black Machen. Gender und meine Preferred Pronouns sind Nigger, Niggerer und Nicaragua. Das ist fies. Irgendwie Den so. Account müsste ich mir mal bauen. Ja, was hält mich eigentlich davon ab, genderfluid zu sein und mich in das Frauenabteil zu setzen? Und dann Diskriminierung zu schreien, wenn ich... Weißt du, so weit denken die nicht. Ich weiß nicht, die Annahme ist irgendwie, dass nur progressive Feministinnen dieses Spiel spielen können. Ja, also ich bin ja auch eine Lesbe im Körper eines Mannes und ich möchte aber keine Operation haben. Also. Du bist Christian. Ja. Oh, schöner Tweet gerade. Lauter auszuckende Maskus auf im Zug passiert. Offensichtlich wird was richtig gemacht. Danke. Ja, natürlich, klar. Das ist immer, egal was wir machen, wenn es auch nur ein bisschen Gegenwind gibt, heißt das, dass wir das richtig machen. Okay, ja. Das ist ja auch... wenn wir für jeden Tweet, der da hieß, die Reaktionen auf im Zug passiert zeigen, dass im Zug passiert nötig ist, irgendwie einen Euro kriegen würden, könnten wir uns irgendwie ein eigenes YouTube leisten, auf dem wir unseren Stream machen. Nach der Logik machen Nazis bei ihren Aufmärschen auch alles richtig, weil Fascho-Linke gegen sie demonstrieren. Leute, so funktioniert das nicht. Stimmt. Man kann immer sagen, oh, wir haben, es gibt jemanden, der gegen das ist, was wir sind, also haben wir recht. Nee. Das dumme Verhalten von Feministinnen ist der Grund dafür, dass es Männerrechtler gibt. Das muss ja schon die einzig gute Sache sein, ne? Da gibt es ja dann schon einen Unterschied. Und das sagen sie dir dann auch noch dazu, was das denn ist. For the greater good. The greater good. The greater good. Nee, aber was ich ganz interessant finde, in den ganzen Artikeln steht jetzt natürlich wieder der neue Hashtag Aufschrei, Hashtag im Zug passiert. Und das finde ich ganz interessant. Sie sagen nicht der neue Hashtag ausnahmslos. Es bleibt alles, ist für immer hinter diesem Aufschrei, bleibt es zurück. Ja, weil ein Aufschrei nicht reicht, meint Börsen. Ja, aber es wird immer wieder nur an den Aufschrei zurückerinnert, weil nicht so groß sein wird wie der Aufschrei, so ungefähr. Also die Leute haben es, glaube ich, so ein bisschen durchschaut. Und wie ich zitiere mal Don Alfonso hier, die Propagandakompanie hat aus Hashtag ausnahmslos gelernt und diesmal Stunden bis zur Veröffentlichung der Feministinnen-PR gewartet. Hashtag im Zug passiert. Und das war ja auch so. Sie haben ja fast 24 Stunden gewartet, soweit ich weiß, mit dem ersten Artikel, den ich gesehen habe. Also das war schon große Klasse. Also, aber ich glaube, das liegt daran, dass diesmal nicht Anne Wizurek mit ihren Berliner PR-Kontakten hinter dem Hashtag steht, sondern irgendeine Österreicherin. Ja, mich hat es auch gewundert. Anna hat erst einen Tag, nachdem es losgegangen ist, den Spiegelartikel geschillt und hat sich sonst relativ ruhig verhalten. Die ist wahrscheinlich beschäftigt irgendwie. Nee, glaubt ihr, dass Anne vielleicht nicht mehr im inneren Kreis dabei ist? Oder Anne will halt nicht die Konkurrenz aus Österreich irgendwie fördern. Ne? Ja, ich glaube, die sind einfach nicht so gut mit dem Ausland vernetzt. Nachher macht sie noch den Trick und sagt irgendwie, dass Anne eine Rassistin wäre oder transphob oder sowas. Ja. Und dann schwuppdiwupp ist die Karriere vorbei, ne? Ja, denn sobald das passiert, ist die Karriere vorbei, das war's. Wie willst du dich da rausholen aus der Schlinge? Wenn die bei irgendeinem miesen, kleinen Mini-Issue nicht 100% accepting ist, dann war's das. Wird die krass geassert als gute Feministin. Ja, und das triggert sie. Oh Mann. Krass geassert. Ja. Die Lore. You know it. Die wird ja auch im Moment von den üblichen Verdächtigen böse geschillt, ne? Also heute war ein Artikel auf Spiegel über ihren Erzählband, den sie offensichtlich veröffentlicht hat. Da wurde zwar erstmal gesagt, ja, das ist jetzt nicht so prall von dem Sprachlichen her und so, aber natürlich hat sie mit allem recht und tolle Ideen und sie ist da so eloquent bei Sachthemen und bla bla bla. Wer jetzt? Die Finn zurück? Nee, die Frau Penny. Es ein Interview in der Süddeutschen Zeitung, wo sie meiner Meinung nach ziemlich menschenverachtenden Scheiß loslassen durfte, weil sie wieder mal diese Gebärmaschinen im wahrsten Sinne des Wortes geschildert hat, so nach dem Motto, wenn wir endlich künstliche Gebärmütter hätten, wäre den Frauen geholfen und sie müssten sich dann nicht mehr irgendwie damit auseinandersetzen und bla bla bla. Außerdem hat sie gefordert, dass Schwangerschaft und Geburt bezahlt gehören. Also meine Spermaspende möchte ich dann aber auch vergoldet haben, bitte. Also nicht, und ich streng mich ja auch an bei der Sache. Also ist ja jetzt nicht so, dass das keine Arbeit wäre. Das ist vor allem die armen Leute, die Lori Penny schwängern sollen, ne? Die sollten auch noch eine Risikozulage bekommen. Will irgendjemand Lori Penny schwängern? Hm. Ernsthaft? Keine Ahnung. Vielleicht jemand, der taub ist. Vielleicht, keine Ahnung, das ist... Und blind. Nee. Ja, also der feministische Zug rollt mal wieder mit voller Geschwindigkeit, würde ich sagen, um im Wortspiel zu bleiben. Aber es ist die Woche ja noch mehr passiert, eigentlich. Ne? Ja. Weiß nicht, möchte jemand anders? Chris, willst du vielleicht ein Thema anschneiden? Chris ist gerade AFK, so wie es aussieht. Oh, shit. Ja, aber also, was mich die Woche noch richtig aufgeregt hat, war zum Beispiel der Vorstoß von unserem Herrn Justizminister, Mord jetzt nicht mehr automatisch mit lebenslänglich zu belegen, sondern da gewisse Schwellen einzuführen und Beweggründe, bei denen Mord halt nicht lebenslänglich gibt. Unter anderem zum Beispiel Mord aus Verzweiflung. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht ganz... Was er damit meint, kann mir zwar schon vorstellen, dass es da auch wieder um Frauen geht, die zum Beispiel ihren Mann umbringen, weil er sie irgendwie unterdrückt oder misshandelt hat. Klar, sollte man sich da wehren, aber ich weiß nicht, ob man für solche Leute Mord entkriminalisieren muss, wenn man es mal ganz böse sagen will. Vor allem bei so einer Sache, gilt das nicht als mildernde Umstände? Ich bin kein Jurist, also... Ich auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich dachte bei so einer Sache, wenn dann wirklich, wenn irgendwie gesagt wird, ja, die hat ihn jetzt ermordet, aber die war an der Stelle wirklich verzweifelt, er hat sie misshandelt, er hat irgendwie verhindert, dass sie Hilfe holt und so weiter. Also jetzt sagen wir nehmen das schwarz-weißeste Szenario, was man nehmen könnte. Ne? Ja, aber wie sie hatte nicht die Möglichkeit, sich alleine zu helfen. Also sie von außen Hilfe zu holen, meine ich. Sie hatte nur die Möglichkeit, ihn irgendwie... Hm? Wie verhindert man das dann effektiv? Was verhindern? Dass jemand Hilfe holt. Also dann müsste sie ja dann einsperren. Ja, sagen wir, er hat sie eingekerkert. Wie gesagt, die härteste Methode, also das Abgefahrenste, was man sich vorstellen kann. So schwarz-weiß machen wir die Situation, wie es so irgendwie geht. Sie ist festgekettet, so ungefähr. Also wenn die Kampusch den Prickklopil umgebracht hätte, sozusagen. Die was? Die Frau Kampusch damals, die von diesem Wahnsinnigen da in Österreich jahrelang eingesperrt worden ist. Ja, ja. Also wenn die den umgebracht hätte. Wenn die es geschafft hätte, den umzubringen und auszubrechen. Okay. Gilt das nicht als mildernde Umstände? Würde ich von ausgehen, ja. Weil ich glaube nicht, dass die dann lebenslänglich kriegen würde, ganz ehrlich. Und aber ich glaube, die Gefahr ist so ein bisschen, dass da dann jetzt in die Richtung argumentiert wird mit, sie fühlte sich in einer ausweglosen Situation und oder das also jetzt also wenn du weiter bei diesem Männer-Frauen-Ding bleiben oder aber irgendwie also generell aus Verzweiflung. Was ist denn, wenn ich jetzt aus Verzweiflung weil ich mit der Politik von Deutschland nicht zufrieden bin, die Kanzlerin umbringe? Kriege ich dann mildernde Umstände, weil das aus Verzweiflung passiert ist? Sowas fällt mir halt da auch immer sofort ein, weil Verzweiflung hört sich für mich ziemlich subjektiv an. Eben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, in der EU wurde die Fischfangquote wieder nicht auf das Level gehievt, was das Meer braucht, um sich zu regenerieren, und dann in Brüssel einen Amoklauf mache und die Abgeordneten erschießt, und dann sage ich, ja, ich war verzweifelt, ich wollte die Erde retten. Oder was weiß ich, ich bin kleiner privater Fischer, und wenn die Fischerquoten nicht eingehalten werden, dann stirbt meine Familie. So ungefähr. Oder irgendwie sowas. Und dann tust du mich deswegen erschießen, weil ich die Brüssel erschossen habe. So. Nein, aber also die Frage ist da aber halt auch immer, in was das so juristisch tatsächlich bedeutet, weil selbst wenn man dann die richtigen Anwälte hat, die es versuchen, einen von Fachchinesisch auf Deutsch zu übersetzen, habe ich da zum Teil auch noch immer meine Schwierigkeiten, das dann vollkommen richtig zu verstehen. Also die Frage ist halt, inwieweit das in dem Artikel auch einfach nur ein bisschen verwässert dargestellt wird und was es tatsächlich fürs Recht und die Rechtsprechung bedeutet. Also ich tippe mal ganz stark darauf, dass sie sich darunter das so vorstellen, dass sie dann wieder von vornherein über eine ganze Gruppe sagen können, dass sie aus Verzweiflung handeln, und dreimal dürft ihr raten, welche Gruppe das dann wahrscheinlich sein wird. Palästinenser. Nein, falsch. Na gut, hey, aber das sind Palästinenser, die sind noch immer zweimal. Das sind die unterdrückten. Vielleicht die Hälfte von den Palästinensern, ja. Nee, das hat doch Jimmy Dore von den Young Turks hat das doch gesagt, ne? Wenn ein Israeli einen Palästinenser unterdrückt, dann ist er für den Palästinenser, und wenn der Palästinenser dann seine Frau unterdrückt, dann ist er für die Frau. Also die Frau ist die unterdrückt ist. Weil es eine israelische Frau ist, die von einem Palästinenser unterdrückt wurde? Das geht nicht. Ach so. Ja, das ist ja auch für die Frau, hat er auch schon gesagt. Er kann sie dann nur im übertragenen Sinne unterdrücken, aber in Wirklichkeit ist er unterdrückt. Das ist wie mit den Terroristen in Brüssel. Schön finde ich auch die Passage, dass halt das angewendet werden kann, diese Senkung der Mindeststrafe, falls der Mörder durch eine schwere Beleidigung oder Misshandlung zum Zorn gereizt wird. Ach komm! Das ist doch, also eine schwere Beleidigung. Nee, Moment. Schwere Beleidigung, Mord. Mord ist Vorsatz. Ich muss den geplant haben. Sonst ist es Totschlag. Ja, also dann. Ich muss mir eine Geschichte, aber wenn der dich halt schwer beleidigt und dann denkst du einen Moment drüber nach und ja, erst eine halbe Stunde später bringst du ihn um, ja, aber dann hast du jetzt auch die Chance, da rauszukommen. Ja, genau, nee, aber das wäre dann, dann müssen sie mir erstmal nachweisen, okay, ich hab dann nicht im Affekt gehandelt, aber trotzdem wegen der Beleidigung. Ja, und was ist das überhaupt für eine Rechtsauffassung, die glaubt, dass das Mord für schwere Beleidigung irgendwie, dass es da irgendwie mildernde Umstände geben sollte? Wenn ich jemanden Motherfucker nenne und er mich umbringt, dann hat er immer noch meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen mehr Dreck am Stecken. Ein bisschen. Ja, und... Wie kommst du darauf? Also du bist jetzt kein Experte, du kannst es ja gar nicht beurteilen. Nein, aber daran merkst du halt, dass in deinen Adern fließt immer noch nicht das richtige progressive Blut. Nee. Ich sehe da schon wieder ganz andere Horrorszenarien, so nach dem Motto so, ja, Mohammed ist der Prophet von Allah und Allah ist super Gott, so nach dem Motto, super. Glaubst du daran? Nee, glaube ich nicht dran. Okay, zack, bupp, Kopf ab, ja, das war jetzt aber, er hat mich schwer beleidigt, indem er gesagt hat, Allah wäre nicht, er glaubt nicht dran. Dazu passt ja dann die nächste Formulierung, dass das auch passieren kann, wenn jemand von einer vergleichbar heftigen Gemütsbewegung betroffen war. Das ist für mich die Mohammed ist der Prophet Formulierung eigentlich. Das ist ja nicht wirklich eine gut, als Beleidigung. Aber doch, ja, für uns ist das keine Beleidigung, aber so wie das dann immer da argumentiert wird, auch was jetzt hier diesen Blasphemie-Paragraphen angeht und das ganze Zeug, da geht es ja dann da schon um Beleidigung von religiösen Gefühlen. Ja, oder Ehrenmorde, die handeln doch auch aus Verzweiflung. Die sind doch da machtlos, wenn ihre Frau sich irgendwie einen, wenn die, oder nee, die Tochter meine ich natürlich, oder die Schwester, wenn die mit einem Deutschen zusammenkommt. Oder auch nur. Was weiß ich, ach, keine Ahnung, aber nehmen wir das Beispiel mit dem Deutschen, und die sehen, oh, und sie sind verzweifelt, sie sehen sich machtlos, und dann bringen sie die halt um. Ja, mindernde Umstände, nicht lebenslänglich, alles klar. Keine Ahnung, es wird doch schon nicht immer lebenslänglich gegeben. Oder es wird am Anfang nach dem Gerichtsurteil gesagt, lebenslänglich, und dann sitzt er raus nach, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Nee, Moment mal, lebenslänglich bedeutet ja eigentlich auch nur 15 Jahre, oder? Ja, ja. Und lebenslänglich bedeutet nur lebenslänglich, wenn eine besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Ja, wie oder zum Beispiel bei der, was weiß ich, bei Terroristen oder irgend sowas. Ja, ja, oder wenn du halt im Gefängnis jeden Tag sagst, sobald ich rauskomme, werde ich wieder töten. Ja, aber das ist eher Sicherheitsverwahrung sogar. Zugleich will Minister Maas die umstrittene Mordkategorie der Heimtücke ersetzen. Künftig gelten alle Tötungen als Mord, bei denen der Täter die Wehrlosigkeit des Opfers ausnutzt. Ich höre Feministinnen im Justizministerium Humor. Wehrlosigkeit des Opfers, was bedeutet das denn? Also das bedeutet, dass dadurch, dass ich Testosteron habe und leicht reizbar bin, dass ich dann das Opfer bin. So. Ich raff's auch nicht. Ich raff's einfach nicht, was da die. Ja, wahrscheinlich wieder so wie mit der Änderung von Rassismus ist, wenn Power plus Prejudice und so weiter und so fort. Sexismus ist, wenn Power plus Prejudice Wer und so macht denn weiter die und so fort. Vorschläge? Und da wird es dann wahrscheinlich dann auch wieder heißen, so, ja, hier Mord ist ja jetzt nur, nee, ist ja nicht, gehört ja keiner Gruppe an, die die Macht in der Gesellschaft hat. Von daher kann sie sich ja nicht anders, ist sie ja sonst vor allen Dingen wehrlos. Ich meine, wenn man jemanden ermordet, ist man dann wehrlos. Auf Oder wie jeden ist das da jetzt Fall. gemeint? Auch präzisiert der Minister das Mordmerkmal der niederen Beweggründe, künftig besonders verwerfliche Beweggründe, dass in der neuen Fassung auch explizit rassistische und fremdenfeindliche Angriffe einbezieht. Ja, Sollen wir dann Hassverbrechen bekommen? ich denke, Also, genau dahin weil, geht das. nee, Weil. hey, aber ganz ehrlich, wenn einer einen Mord plant und durchführt und nachweisbar ist, der hat das gemacht, weil der Typ schwarz war, Ja, dann sollte er wegen dann sind da Mord niedere lebenslänglich bekommen. Beweggründe doch belegt schon. Ich frage mich halt, Ja, aber was das die. reicht denen ja wieder nicht. Die wollen ja wieder explizit haben, dass da irgendwo im Gesetz drinsteht. Das ist ja auch wieder so eine Teach them not to rape Scheiße. Ne? Also nach dem Motto, als ob irgendjemand, der jetzt so ein Gesetzbuch auflegt und sich sagt so, ach so, ich darf keine Schwarzen umbringen. Da steht explizit so da, ja, dann lasse ich das mal lieber. Oder irgend so ein Quatsch, ne? Ja, Ja, es ist das einfach ist es halt. absoluter Humbug und es ist ja auch sowieso mal schwer, den Leuten in die Köpfe zu gucken, warum sie da irgendwie irgendwas gemacht haben. Und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz schön seltsam, Ja, wenn man sich diese. diesen ganzen Schäpe-Scheiß anguckt, wie lange die da brauchen, um irgendwas zu beweisen, dann frage ich mich wirklich, warum man das Ganze noch weiter verkomplizieren muss. Ja gut, das liegt bei ihr natürlich auch daran, dass, also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob man ihr überhaupt vorwirft, dass sie direkt jemanden umgebracht hat oder ob sie nur daran beteiligt war. Ja, ich meinte das jetzt auch nicht in Bezug auf Mord, sondern einfach nur auf Feststellung Ja, von insofern ist es ja etc. schwieriger, halt eben, also es geht ja wohl hauptsächlich um ihre Rolle generell an diesen ganzen Anschlägen und diesem ganzen Zeug. Dieses Heimtücke-Ding, das hatte ich weiß nicht mehr, das war in irgendeinem von den Dingern, die du gepostet hattest, Chris, dass das sich halt spezifisch wohl so gedacht wäre, dass also der Heimtücke-Paragraph soll raus wohl, weil damit Frauen, die ihre Männer mit Gift umbringen, benachteiligt wären oder sowas. Weil das die spezifisch betreffen würde. Ein Mann in der gleichen Situation würde seine Frau einfach erschlagen und das wäre aber Ja. nicht Heimtücke, wenn man jemanden Also, erschlägt. erstmal guten Abend, ja. Hallo. Schönen Und guten Abend. Hallo, du ja, Gamero. ich bin jetzt auch mal da. Und ich wollte mich jetzt auch noch mal kurz dazu äußern. Also, in dem Artikel, den ich darüber gelesen habe, wurde das so interpretiert, dass halt die Heimtücke entfernt werden soll, weil Frauen sind körperlich benachteiligt. Ein Mann würde zum Beispiel im Affekt jemanden einfach erschlagen, ja, mit seiner Körperkraft. Bei einer Frau wäre es ja so, dass sie das irgendwie ausgleichen muss. Sie plant den Mord ja eher, ja, und greift zum Messer zuerst und dann könnte man halt eben sagen, dass es nicht mehr im Affekt ist, sondern sie diese eine Minute gebraucht hat und es dann darum ein geplanter Mord ist. Und ja, darum soll das entfernt werden, ne? Was das jetzt an dem Tatbestand ändert, weiß ich eigentlich auch nicht, weil die ja trotzdem immer noch die eine Minute Zeit hat, ja, sich das Messer zu greifen und den von hinten zu erstechen oder sowas. Ja. Im Also ich frage Normalfall mich. tust du ja auch nicht jemanden sofort totschlagen mit einem Schlag. Ja, nicht, wenn du ihn ermorden willst. Nee. Ja. Also das ist ja genau die Sache. Jemanden totschlagen ist eine Affekttat in der Regel und das wäre dann halt Totschlag. Da kann dir nicht nachgewiesen werden, dass du die töten wolltest, sondern Ja. dass du halt, ja, wolltest den Gewalt zufügen und dann sind sie gestorben. Bei Gift kann dir nachgewiesen werden, dass du sie töten wolltest. Und ja. Ach, keine Ahnung. Ja, jedenfalls ist es höchst besorgniserregend, weil jetzt anscheinend wohl auch noch zwischen Mann und Frau unterschieden wird vor dem Gesetz. Und bisher war es ja eigentlich so, dass alle vor dem Gesetz gleich waren. Ja. Also, so Außer soll das Waffenkleidung doch. und Exhibition, Ja. das hatten wir schon. Ja, und Religion und ne, also ich rede jetzt nicht von den Sonderrechten, die einem, keine Ahnung, Chris, zugesprochen hey. werden. Was? Was? Ich sehe schon, was du da machst. Nein! Ja, vorhin ist der Name ja schon gefallen. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Ist mal wieder mein Feed aufgetaucht. Kinder kriegen können ist eine weibliche Superkraft, wird sie hier zitiert. Trotzdem spricht Lori Penny im Interview über künstliche Gebärmütter. Das künstliche Gebärmutter hatte ich irgendwie mal gehört im Zusammenhang mit diesen MGTOW-Sachen, so nach dem Motto, dass wir keine Frauen mehr brauchen, brauchen wir künstliche Gebärmutter oder so. Und scheinbar sind die Feministen da auch irgendwie hinterher. Ja, die Valenti hat da auch schon einen Artikel drüber geschrieben, wie befreiend das für Frauen wäre, wenn es das endlich gäbe. Frage mich halt, was das mit Kindern macht, die nicht den Herzschlag ihrer Mutter hören und die nicht Außerdem irgendwie. glaube ich auch sehr stark, dass das auch mit dem Wert der Frauen in der Gesellschaft viel machen wird. Weil Männer, ne, so die Sachen, so sehr man die auch nur braucht, irgendwie zum Ranpacken und so ein Zeug. Und jetzt für die Reproduktion nicht so sehr. Wenn man das den Frauen wegnimmt, ich meine, was bleibt denn da dann noch groß übrig? Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall viel an dieser Macht, die wir im Moment in der Gesellschaft besitzen, denke ich, den wegnehmen, was auch der Grund ist, warum diese MGTOW-Leute, glaube ich, da sehr viel Gefallen dran hätten an der künstlichen Gebärmutter. Aber ich glaube, die Feministen, die sind da so ein bisschen auf dem Holzweg, wenn sie meinen, dass das für sie so praktisch wäre. Aber Ach, immer wenn sowas kommt, stehen die MGTOW-Leute wie Nelson bei den Simpsons daneben und sagen, ha-ha! ja. Ja, aber komm, Lori Penny hätte dann halt ein STEM-Field auch nehmen können, wenn ihr das wirklich wichtig wäre. Oh, jetzt bist du aber gemein. Ja, Jetzt triggert also sie ja, Leute. ich finde Technologie schon echt cool und so, und ich bin zum Teil eigentlich sogar schon fast sauer, wenn die Leute dann nicht in die STEM-Fields gehen, aber dann halt so Gender-Gaga-Kram sich dann antun. Also ich hätte gerne Raumschiffe. So. Und die kriegen wir nicht, wenn wir da zu wenig Leute in STEM haben. Also. Ja. Ich finde das vor allem sehr witzig, weil im Februar hieß es ja noch, dass halt Sexroboter sexistisch wären. Und Feministinnen sagen halt eben, diese brutale Liebesmaschinen würden Männer in Frauenhasser verwandeln, ja, noch weiter von Frauen entfernen. Ja, und sie würden sie zu Kinderfickern machen. Ja, das auch noch dazu, genau, wenn die da ihre Lollibots bauen, ja. Aber ja, ich find, man hört da auch immer wieder widersprüchliche Meinungen aus der feministischen Ecke, ne? Weil die einen sehen halt eben so die Mutterrolle als Machtinstrument, ne? Das ist halt eben ganz nützlich, wenn man so die Erziehungsmacht hat, ne? Und andere sagen ganz einfach, nein, das ist ein traditionelles Rollenbild und das wollen wir abwerfen, ne? Da gibt es ja auch dieses Buch von Philip K. Dickwolf, Vögeln arabische Roboter mit elektrischen Schafen oder so. Oh Mann. Nee, ich weiß nicht, das gibt ja einen bestimmten männerhassenden Zweig in der Feminismusbewegung, die halt sagen, ja, wir sollten es so machen, dass 90% der Bevölkerung Frauen sind und 10% Männer, mehr brauchen wir nicht. Und die Die kommen dann mit Sache ist, Renderwarte. ja, und ja, das war von der ja so halb als Witz gesagt, aber es gibt halt welche, die da spezifisch das wirklich und sagen, wir sollten Männer ausrotten und so weiter. Ja. Aber die Sache ist, wenn künstliche Gebärmütter kommen, braucht man auch keine Frauen mehr. Ja, gut, ich war keine Ahnung, wie das funktioniert, vielleicht ist so in vitro-mäßig, ne? Ich meine, nur weil die Gebärmütter künstlich sind, brauchen wir ja trotzdem noch weibliche Eier, also Eizellen. Shit. Bah. Ja, aber die könnte man auch klonen, oder? Ja. Ha! Aus Schachmatt! Stammzellen. Ja. Nordkorea ist Westkorea. Ja, aber warum sollte man denn dann überhaupt noch Frauen erzeugen? Sagen wir es mal so. Stimmt, wenn die doch eh Also so schwächer sind zum und Arbeiten und weniger so. genau. Also speziell, wenn ich jetzt klone, dann ja, brauche ich die doch eigentlich Wir nicht. können ja nur noch so viele Frauen erzeugen, damit die Gender-Lehrstühle besetzt sind, damit die Ja, nicht genau, wahrscheinlich läuft das dann verreisen. so. Diesen einzigen Zweck, den wir noch haben, ist, den geklonten Muskelmännern zu verklickern, wie rassistisch sie sind. Ja, genau. Die haben dann so den gleichen Stellenwert wie diese Universitätsmaskottchen, Sagen weißt wir so, irgendwie, wir müssen unseren Output an schwarzen Männern erhöhen im Klonlabor oder irgendwelche Sachen. Wir Also können ja mal Transgender Lan müssen wir Hornscheid erhöhen. fragen, ob es sich als Spender für Stammzellen zur Verfügung stellt für das Projekt. Höchst problematisch, was hier diskutiert wird. Höchst Ja, mehr problematisch. Diversity im Cloning, Ja, bitte. wir bauen unsere Brave New World, Junge. Ja, sehe schon, die Zukunft strahlt so hell, wir brauchen überhaupt keine Öfen mehr für die Juden. Keiner lacht, alle. Moment. Nee, das hätte ich jetzt einfach so vollkommen ernst hingenommen und gesagt, jo. Stimmt, Rahova. Ja, aber komm, dann gibt es auch die Frage, tust du dann auch noch Gentests machen und dann behinderte Kinder nicht zur Welt kommen lassen? Wenn du so eine künstliche Gebärmutter hast, dann ist ja eh alles schon an der Maschine angeschlossen. Das ist ja generell die Frage schon eine ganze Weile und wir sind ja im Prinzip, das sind ja so die weitergehenden Fragen bei der Abtreibungssache vor allem zum Beispiel auch. Ja, ist es richtig abzutreiben, wenn ein Gentest sagt, 60% Wahrscheinlichkeit, dass das Kind behindert ist? Aha. Ja, oder wie weit geht das dann? Sind wir dann wirklich irgendwann bei Brave New World oder Gattaca jetzt werden nur noch perfekte Kinder gemacht und das wird dann schon ziemlich dystopisch irgendwann. Und das nächste Ding ist ja, das sind ja Negativattribute. Wenn du dann Positivattribute nimmst, wie zum Beispiel, ja, hat einfacheres Muskelwachstum oder ist intelligenter, kannst du dann so lange abtreiben, bis dein Wunschkind rauskommt mit IQ 200 oder was. Also das ist halt, ich weiß nicht, das wirft sehr viele Fragen auf, so künstliche Gebärmütter. Also die Frage ist halt teilweise nicht mal nur, ob man es dürfte, sondern ob man es sollte. Einfach die moralische so. Ist das moralisch? Macht man das? Ist das okay? Ja, weil das Ding ist halt, vor 100 Jahren war halt Eugenik auch schon mal ziemlich groß im Kommen. Und ja. Im Nachhinein hat man es dann festgestellt, dass es vielleicht auch nicht so die menschliche Seite war, Eugenik ziemlich ernst zu nehmen. Und ich meine, heutzutage werden ja immer noch von Junkies in Österreich, denen wird Geld angeboten, damit sie sich sterilisieren lassen. Ach ja. Also, und das gibt es halt auch noch in vielen Ländern. Also ich weiß nicht, das ist alles sehr, ja. Das gab es in Amerika irgendwo im Gefängnis, da haben sie Frauen sterilisiert, die im Gefängnis waren. Mhm. Also kriminelle Frauen sterilisiert, ähnliche Aktion. Aber da war es, glaube ich, eine Zwangssache, mehr oder weniger. Ja. Ich glaube zumindest, dass es in Amerika war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, das war in Staaten. Das haben sie in 50er, 60ern haben sie das mit auch Obdachlosen und Gypsies gemacht. Und, ja. Also, ja, auch mit Native Americans ist das wohl viel passiert. Ja. Und gab's da nicht, da gab es doch auch diese Kontroverse um diese, wie heißt die Abtreibungslobby da in Amerika, dass es da irgendwie... Planned Parenthood? Genau, dass es das auch irgendwie, da haben doch auch Leute fantasiert, dass das vor allem dazu da wäre, um die schwarze Bevölkerung klein zu halten. Weil ja, das ist so ein Black Power Ding. Also, das ist natürlich das... In der armen Bevölkerung hast du ein größeres Problem mit Überpopulation und Teenage Pregnancies als in einer wohlhabenden Bevölkerung. Und in Amerika an den Küsten sind die armen Bevölkerung größtenteils schwarz. Also betrifft Planned Parenthood größtenteils Schwarze. Und daraus zieht dann diese Nation of Islam-mäßige paranoide Black Power mit We Was Kings und That's Right. Die ziehen daraus dann natürlich, das ist der Black Genocide. Also, ja, da zerreißt doch dann Feministinnen aber auch wieder eigentlich, weil auf der einen Seite sind sie intersektionell für die Schwarzen und auf der anderen Seite sagen die Abtreibung ist Genocide und das kann ja dann auch wieder nicht gehen. Das ist in Amerika generell sehr, sehr interessant, weil die Schwarzen sind auch oft sehr religiös und deswegen sind die oft Abtreibungsgegner. Und finden das nicht so toll. Also die haben einen höheren religiösen Prozentsatz als ja, nicht nur Abtreibungsgegner, in der gleichen auch, Gegend. Auch Gegner von Ehegleichstellung. Mhm. Es war ja in dem Jahr, wo Obama wiedergewählt wurde, wo es in Kalifornien auch den Volksentscheid gab zur Ehegleichstellung. Und da also Obama mit großem Abstand gewonnen hat und dieser Volksentscheid also gegen die Ehegleichstellung war der eigentlich, weil der war zu dem Zeitpunkt schon zugelassen und die hatten sich quasi dagegen ausgesprochen und der wurde angenommen. Also das war dann quasi wieder zurückgerollt. Und dann hat der Oberste Gerichtshof von Kalifornien dann halt diesen Volksentscheid wiederum als nicht mit der eigenen Verfassung übereinstimmend angesehen und das Ganze dann wiederum zurückgerollt. Also das wurde dann quasi vom Gericht entschieden. Aber dieser Volksentscheid, der ist durchgekommen. Und da haben dann halt auch viele Leute halt eben darauf hingewiesen und wurden dann auch teilweise als Rassisten bezeichnet, weil sie halt eben gesagt haben, ja, es liegt daran, dass halt eben viele von den Minderheiten und nicht nur die Schwarzen, sondern auch die Hispanics, ne, also jetzt hier so die aus Südamerika und so, die sind halt auch sehr stark religiös. Also bei denen ist es eher katholisch alle. Bei denen ist es eher katholisch, genau, bei den Schwarzen ist es ja eher protestantisch. Ja. Und die haben da auch ein Riesenproblem mit solchen Sachen. Und ja, das haben so mehrere Leute halt eben gesagt und wurden dann auch sofort aus der progressiven Ecke als Rassisten dahingestellt. So nach dem Motto, wenn man jetzt der Meinung ist, dass die da eher zu neigen, sowas abzulehnen, dann wäre das ja rassistisch. Und das war auch das, was sie da damals dem Dan Savage vorgeworfen hatten. Das hatte ich auch schon mal erzählt, als ich dem sein Buch gelesen hatte und da eine Feministin getroffen hatte und die dann irgendwie meinte, der wäre transphob und rassistisch und was weiß ich nicht, was alles. Und wo ich dann diese ganzen Internetseiten da gefunden habe von den Feministen, als ich nach dem Namen gegoogelt habe mit rassistisch dahinter. Und das waren halt diese ganzen Behauptungen, die da standen. Ne? Er hat ja gesagt, dass das die Schwarzen und die Hispanics gewesen sind, die da gegen Homo-Ehe gestimmt haben und deswegen ist er rassistisch und dort so ein Zeug. Also spalten sich die Lage halt schon wieder immer. Das haben wir doch auch die Woche gehabt, dass männliche Schwule bei dieser LGBT+, ich glaube, ist das aus England gewesen? Ja, aber das ist ja auch witzig, wie sie sich das dann zurechtlügen, ne? Weil in dem Szenario sind ja jetzt nicht die Schwarzen und die Hispanics schuld, dass sie dagegen gestimmt haben oder so, ne? Sondern da sind dann die Leute schuld, die das sagen, dass sie daran schuld sind. Die Schwarzen kritisieren. Dafür. Nee, aber das finde ich sowieso, die Lager sind so merkwürdig gespalten, dass jetzt die weißen Schwulen raus sind, im Prinzip. Also dass bei dieser LGBT+ Organisation in Amerika, und ich glaube, es war in Amerika. Nee, die National Union of Students in Großbritannien, NUS. Doch, Großbritannien, okay. Und dass die im Prinzip gesagt haben, okay, wir haben jetzt keine, wir brauchen keine von uns abgestellten Zuständigen für die Gleichberechtigung von weißen männlichen Homosexuellen, weil die ja keine Oppression haben. Und sie gehören ja selbst zur am wenigsten Oppressionen, nämlich weiße Männer. Und das ist halt so, ach, Leute, okay. Dann schmeißt mal die Schwulen aus der LGBT-Sache raus. Wie viel haben wir da noch? Dann haben wir LGBT. Und Bisexuelle, naja, sind nicht so viele Leute. Also ich hab mir den Spaß gemacht. Es gibt dazu ein Dokument von dieser Sitzung mit den verschiedenen Motions, die sie da eingebracht haben, und das ist der absolute Hammer. Es macht so einen Spaß, das zu lesen, weil es ist völlig, völlig irrsinnig. Vor allem wird jeder Punkt eingeleitet mit The Conference Believes, also die Konferenz glaubt. Mhm. Und das ist auch genau der richtige Wortlaut, weil zum Beispiel die Konferenz glaubt, dass 17% der Bevölkerung LGBTQ+ sind. Ja. Was ich für einen ziemlichen Witz halte. Das mag sein, wenn man irgendwie in der National Union of Students selber guckt, aber in der Bevölkerung ganz sicher nicht. Also 17 habe ich jetzt auch noch nie gehört. Es gibt da die 10 von diesem Sexualforscher, also 10% von einem Sexualforscher in den 50ern in den USA, der da mal eine ganz große Studie gemacht hat und auch als erster das erforscht hat. Und aber man spricht auch immer häufig von 1-2%, manchmal von 3%. Und aber wirklich abschließend geklärt ist diese Zahl nicht. Und 17 halte ich für etwas hoch, weil ich die Zahl einfach noch nie irgendwo gehört habe. Ja, das ist natürlich nur, was Sie da wieder alles mit zuzählen. 17% für was? Ich sage, jede Person of Color in England ist jetzt Teil von LGBT+, weil die ja auch irgendwie unterdrückt sind oder sowas. Dann kommst du auch auf 17%. Dazu kann ich zitieren, die Motion 203. Erstens, es gibt mehr als 200.000 internationale Studenten im UK, also Studenten aus anderen Ländern. Zweitens, es ist sicher, dass wir annehmen können, dass viele von denen LGBT+ sind. Also so einfach ist das. Ja. Ah, okay. So ja. Schnell hat man das bewiesen. Ne? Man kann das sicher annehmen und dann ist auch gut. Ja. Ich glaube, das wird, dieses Ding wird aus Studienbeiträgen finanziert, diese National Union of Students. Und also wenn ich nach England studieren würde, würde ich ganz sicherstellen wollen, dass mein Geld nicht in so einen Scheißdreck gepumpt wird. Ganz ehrlich. Ja. Man merkt halt auch, wie die Bewegung da mittlerweile eigentlich auseinanderfällt. Wenn sie jetzt Teile aus ihrer Bewegung dann schon wieder ausgliedern wollen, also die wissen doch selber nicht mehr, was sie machen. Also warum gehören da jetzt keine weißen Schulen mehr dazu? Also das macht einfach keinen Sinn. Also es widerspricht einfach zu dieser ideologischen Logik, die sie eigentlich an den Tag legen müssten. Aber das ist ja das Schöne an der Ideologie, das braucht man nicht wissen, das muss man nur glauben. Also ich frage mich jetzt, wenn das sich fortsetzt und das wird ja von dem Milo schon seit einer Weile gesagt, von Milo Yiannopoulos, dass aus der progressiven Bewegung die Schulen als nächstes rausgeschmissen werden, weil sie haben ihren Zweck erfüllt und es sind auch immer noch Männer. Ich frage mich, wie sehr dann die Hütte brennt, weil ich glaube, die haben da gar keinen Bock drauf. Ja, der Ali Utlu hat ja auch in meinem Interview damit eben gemeint, das wäre so Tätervolk-mäßig immer noch. Die könnten sich halt nicht entscheiden, ob das die Schwulen jetzt gut sind oder ob sie sind halt immer noch Männer und deswegen gehören sie zum Tätervolk, wie er da sagt. Ja. Und von daher sind sie dann wieder schlecht und zu privilegiert und tralalala. Weil ich glaube, die Schwulen waren halt bei der LGBT-Bewegung so ein bisschen die Arbeitstiere. Und wenn die raus sind... Vor allen Dingen ist es auch die größte Gruppe. Ne? Es gibt viel mehr homosexuelle Männer, als es lesbische Frauen gibt. Und noch viel mehr. Das gibt es sowieso fast gar nicht. Ja, und genau. Also das ist einfach die größte Gruppe da. Und das ist auch die Gruppe eigentlich, die auch in der Gesellschaft, also soweit ich weiß, gab es nach dem Krieg nochmal Gesetze gegen Lesbentum irgendwie. Ich meine, Homosexualität war ja unter Strafe, ne? Mhm. Und ich glaube. Das war 92 oder 94, als das abgeschafft worden ist. Ich weiß nicht, die religiösen Leute halten sich, glaube ich, von den Lesben ein bisschen fern. Die katholische Religion erkennt, glaube ich, Lesben immer noch nicht an, also dass das überhaupt gibt. Ja, aber auch da, ne? Ich meine, dass jetzt die Leute irgendwie auf der Straße gejagt werden und so ein Zeug, weiß ich nicht, ob das in Russland und so mit den Frauen auch so ein Problem ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass da auch Lesben die Hand in Hand rumlaufen, nicht sicher sind in Russland. Also das kann ich mir schon vorstellen. Da gab es doch mal diese Mädchen-Pop-Band Tattoo und die haben dann die ganze Zeit Morddrohungen bekommen, weil sie einen Song gemacht haben, wo sie sich geküsst haben. Ah, da kann ich mich noch dran erinnern. Dieses Running Through Your Head, keine Ahnung, da war ich... Pussy Riot? Ich weiß auch nicht, ob das denn ihr Originalsong war, keine Ahnung. Nein. Aber ja. Es sind aber noch mehr tolle Sachen, also Motion 309, den industriellen Gefängniskomplex abschaffen. Also weil es gab nämlich 238 Tote in Gefängnissen im letzten Jahr in England, 84 davon waren Selbstmorde und es gibt viel zu viele Transmenschen in den Gefängnissen und deswegen müssen Gefängnisse eigentlich abgeschafft werden. Ah, ja. Und wenn man dem Tommy Robertson da glauben kann, dann ist ja richtig Islamismuskrieg da in den Gefängnissen. Ja, das habe ich auch gehört. Da würde ich gerne sehr... Also da würde ich gerne mal eine Doku drüber sehen, die halt wirklich Nachforschungen macht. Weil das hört sich wie die spannendste Scheiße an, die man sich vorstellen kann, was da gerade in den Gefängnissen abläuft. Mit den ehemaligen Gangs, die da im Prinzip das Sagen hatten, die jetzt nach und nach alle von muslimisiert werden. Und jetzt gibt es halt muslimische Gangs, die da die Macht an sich holen. Und Ich glaube auch nicht, dass die ganzen Leute, die in Gefängnissen sterben, von Polizisten getötet werden. Ich glaube, die werden eher von anderen Leuten in den Gefängnissen getötet. Es kann auch sein, dass die von Krankheiten oder Altersschwäche getötet werden. Ja, das auch, Leute. Also ja, also ich kann mir in England schon vorstellen, dass die Zahl gerade höher ist als normal, wegen dieser Sache halt. Also aber in England sind halt auch 10% der Insassen Veteranen. Also. Und so ein industrieller Komplex wie in Amerika ist, glaube ich, das Gefängnis in England auch nicht. Nee. Also kann ich mir auch schwer vorstellen. Und ich glaube, seit, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch den Film Bronson gesehen hat, wo es um einen Typen geht, der sich nach Charles Bronson benannt hat, hieß eigentlich anders, aber das war im Prinzip, der lebt noch, ist der gefährlichste Gefangene in England. Und dann gehst du im Prinzip so durch sein ganzes Leben und mit 20, also nicht mal mit 20 Jahren, kommt er, glaube ich, das erste Mal ins Gefängnis und dann ist er den Rest des Films im Gefängnis, außer ab und zu mal so für ein paar Wochen draußen, bis er wieder irgendeinen Laden überfällt oder so ein Scheiß und dann wieder im Gefängnis ist, weil es ihm da geht es ihm auch am besten. Aber auf jeden Fall, da gehst du so ein bisschen durch englische Gefängniskultur der letzten 50 Jahre durch im Prinzip. Und ich glaube, was man so in dem Film sieht, was aus den 60ern im Gefängnis ist, 70er, 80er, ich glaube, da hat sich ein bisschen was geändert mittlerweile. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen reformiert, was Gefängnisse angeht, so im Vergleich zu den Slammern, die es damals waren. Also ich glaube auch nicht, dass es wie in England ist, wie in Amerika ist mit den privaten Gefängnissen. Und wofür sie sich auch stark machen, ist das No-Platforming. Dass also Leute, die an Universitäten sprechen wollen, etc. pp. Rausgemobbt werden oder die Sachen verhindert werden. Dabei finde ich sehr, sehr unterhaltsam den Unterpunkt 4, dass man aber Ideen und Diskussionen innerhalb der Students Union darf man nicht policen. Man darf nur Leute außerhalb irgendwie vom Sprechen abhalten, aber auf keinen Fall die Mitglieder der National Union of Students. Ich meine, wie bigott kann man sein? We are the good and chosen few and all. Aber verdammt viele nehmen das. For the greater. Das hört sich halt wie die Roten Garden an. Das absolut. Keine Ahnung. Ja, das absolut. Best. Echt, ich finde es echt faszinierend. Also, dass eigentlich mit der Struktur das nachgeahmt wird, wie in kommunistischen Ländern die Leute gefügig gemacht worden sind. Also für halt einfach für Kommunismus. Keine Ahnung. Ja. Auf Twitter hat da irgendeiner aus einem Buch über diese komischen Auswüchse in der modernen Linken was zitiert über Neusprech. Und das fand ich sehr interessant, dass halt dieses auch die Sprache wird halt nur noch dazu instrumentalisiert, um die Ideologie zu schützen. Und wird halt in die Richtung verändert, dass man die Ideologie mit der Sprache schützt und dass man die Ideologie mit der Sprache nicht angreifen kann. Das ist aber auch schon lange einer meiner, also wegen Gamergate auch damals schon, dieses Umdeuten, das fängt ja mit den Sachen an, was Chris eben auch schon gesagt hat hier, Rassismus ist Prejudice and Power und nicht mehr Rassismus ist, dass man seine eigene Rasse für überlegen hält oder so. Ja, oder dass man... Dass man, ich weiß nicht, das fand ich generell, Sargon hat ja diesen Stream gemacht mit dem Alt-Right-Typen, den letzten, den er gemacht hat, bevor er dieses Zusammenfassungsvideo gemacht hat über wie er halt den Alt-Right sieht und dieses Interview, der Typ kommt einem nicht mal wie ein schlechter Kerl vor, aber er ist halt einfach ein Rassist. Das ist halt einfach so bei dem Kerl. Also der sieht die Rassen als unterschiedlich inhärent, der sieht manche Rassen als besser in manchen Aspekten als andere Rassen und er sieht halt für sich nicht, dass er sich mit einem Schwarzen identifizieren könnte ordentlich zum Beispiel. Oder dass er würde immer lieber mit einem Weißen was zusammen machen. Das ist ein Rassist. Wie mal zu Anita Sarkeesian, die sich auch nicht mit männlichen Videospielfiguren identifizieren kann. Ja klar, das ist dann natürlich immer der Clou. Aber das fand ich halt sehr interessant, dass bei dem nicht mal so der kam halt so rüber, dass da nicht mal wirklich was Wertendes, also dass da nicht wirklich Hass mitgeschwungen hat, sondern der war halt einfach nur ein Rassist. Und das geht. Das fand ich ganz interessant in dem Stream mal. Aber das Ding ist halt, auf der linken Seite gibt es aber auch einen Haufen Rassismus. Das ist aber halt positiver Rassismus. So nach dem Motto, da kommt jetzt ein unterdrückter Muslime und wir müssen jetzt alles super nett sein, damit er sich gut einfügen kann. Das ist halt so, ja, der noble Wilde, der es nicht besser kann, dem hilft man jetzt. Also auf der linken Seite hast du so positiven Rassismus. dass du den Leuten unterstellst, dass es nicht besser können. Und das ist halt auch nicht richtig. Also, ja, der noble Wille passt super. Weswegen die auch im Mittleren Osten da so, die Araber so sehr, ah, oh, ja, die sind ja noch nicht vom Kapitalismus korrumpiert, so ungefähr. Das passt schon ganz gut, der Begriff. Aber es ist auch negativer Rassismus. Es ist richtiger Hardcore-Rassismus bei denen dabei, und zwar dann gegen die Juden. Und zwar mit den gleichen komischen Verschwörungstheorien, die Neonazis gegen die Juden bringen, mit der jüdischen Weltverschwörung so ungefähr. Da sind die auch die Progressiven, weil die Juden im Prinzip alles in deren Augen symbolisieren, was sie hassen. Also das sind im Prinzip Weiße. Das sind oft Männer, und die sind halt in Positions of Power, und deswegen hast du halt diesen extremen Israel-Hass zum Beispiel, und die stehen selten wirklich für Juden ein. Ja, das ist dann, ja, wir müssen nach Palästina gucken und so, und dann aber halt auch kaum die Geschichte von dem Landabschnitt zustande bekommen. Ich meine, man muss nicht immer super informiert sein, aber wenn man dann sagt, ha, wir müssen uns jetzt mehr um die Palästinenser kümmern, und man dann aber auch die Geschichte des Landes überhaupt nicht kennt, also jetzt jeweils von Israel und Palästina, das ist dann halt auch immer so irgendwie, weiß auch nicht, einfach so lächerlich. Also, ja. Ich habe jetzt den Old Gamer getriggert. Was? Nein, ich lese hier gerade was. Der Old Gamer mag das nicht, wenn man Juden in Schutz nimmt. In Schutzhaft, ja, aber... Ja. Ja, soll ich mal kurz überleiten zum nächsten Thema? Oh ja. Wir machen das nächste Thema. Nur mal kurz angerissen, es gab hier zwei Bundestagsabgeordnete, wie man hier bei der Taz lesen konnte, haben die Buchautorin Birgit Kelle zu einem Vortrag eingeladen. Punkt. Wie furchtbar, ne? Das ist hier ein Beitrag in der Taz wert. Denn dagegen baut sich Widerstand auf. Und ich fand hier nur diesen ersten Absatz schon so komplett wahnsinnig, ne? Oder hier steht, in Dresden ist immer was los. Erst Pegida, dann die fremdenfeindlichen Krawalle im Umland, und jetzt kommt auch noch Birgit Kelle. Das ist eine klare Steigerung, ne? Ja, scheinbar. Und zwar, das ist die Publizistin, die Bücher geschrieben hat. Und ich kann schon förmlich hören, wie die Leute, die das hier schreiben, da hyperventilieren. Ne? Irgendwie macht doch die Bluse zu, Gender-Gaga. Sie soll am Dienstag im Haus der Kreuzkirche, oh mein Gott, Kirche, einen Vortrag halten. Kelle werden antifeministische, fremdenfeindliche und homophobe Ressentiments vorgeworfen. Und das reicht dann natürlich auch schon wieder, ne? Weil das ist der Vorwurf, den wir ja gemacht haben, und Vorwurf ist ja genug. Und da gibt es da jetzt also so einen Gegendemonstrationskram, und das ist dieses Jahr mit diesen wunderschönen Bildern hier aus unseren Albträumen. Und das nennt sich dann Kelle mich nicht voll, organisiert von dem Frauenbildungshaus Dresden. Ah ja, das hatte ich gesehen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Was ist der Witz bei Kelle mich nicht voll? Ja, keine Ahnung. Kelle, also vielleicht ist das so, würfel mich nicht voll, so Kelle. Ja, also, die Frau heißt ja Kelle, aber... Ja, schon, also das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es doch ein Slang für Kotzen. Also Kelle, kübeln. Ah, okay. Würfeln. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist schon zu weit gedacht für diese Leute. Ich glaube, die dachten sich einfach nur so, das ist die Frau und die redet hier sonst mal nicht voll Kellen. Auf jeden Fall wäre das hier schon wieder UnterstützerInnen. Sind hier Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Bündnis 90, Die Linke, irgendwas hier mit Stern, Frauenbildungshaus. Ja, Jusos, Autosozial. Was ist eigentlich. Hat einer von euch die Kelle schon gehört? Ja, die ist ja den schon in Talkshows gewesen hier, bei dieser Plasberg-Geschichte war sie ja auch und so. Ah, okay. Ja, genau. Also alles harmloses Zeug, was die Dame so erzählt, teilweise auch ganz sinnig. Ich fand zum Beispiel auch das Interview, was sie mit dem Ulrich Kutschera gemacht hat, ganz gut, diesem Evolutionsbiologen. Okay. Weil die hat auch so eine Radiosendung und da hat sie ihn interviewt. Und das ist normalerweise gar nicht so Standard, weil die Frau ist halt total christlich. Und er ist natürlich ja, ein Evolutionsbiologe halt. Mhm. Und das ist jetzt nicht so die, ja, nicht so, was ich erwartet hätte, was sich so zusammentrifft. Aber die beiden haben sich auf jeden Fall über dieses Gender-Thema ganz gut unterhalten können. Weil er ja quasi dem Gender-Kram vorwirft, dass es sich quasi auf dem gleichen Level bewegen würde wie diese Kreationismus-Sachen. Das war ja sein, der Ton auch von seinem Beitrag, den er da damals beim humanistischen Pressedienst publiziert hat, den sie dann nachher entfernt haben. Also der humanistische Pressedienst hat diesen Beitrag entfernt, weil sich irgendwelche Leute darüber beschwert haben. Steht haben wir da auf dem Archiv? Weiß ich nicht, aber ich glaube, sie haben den auch irgendwie wiederhergestellt oder so, weil es gab einen riesen Shitstorm danach. Und das war halt auch wieder so ein bisschen Deutschland Atheism Plus mäßig. Ja. Ah, unser Zuschauer Volker Karus sagt gerade im Chat, Kelle mich nicht voll ist die Antwort auf Gender mich nicht voll. Okay. Daher weht der Wind. Ah, ach, ja. Leute. Also hat sich doch jemand Gedanken gemacht. Ja, ja nee, das ist ja kein Gedanke. Das ist ja einfach nur, oh, ich kopiere jetzt hundertprozentig, was die gesagt haben. Ja, das kann man ja auch anders spielen, das Spiel. In Berlin ist immer was los. Erst die Reichskanzlei, dann der Palast der Republik und jetzt auch noch die Vizorek. Das kann man machen, wie man will. Ja. Ja. Und ich habe gehört, Lori Penny will nach Berlin ziehen. Oh, ja, genau. Immer noch Angst. Ey, das wird doch jetzt seit Monaten schon gedroht. Das ist einfach nur, um uns in Schach zu halten, wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, der Brexit damit immer wieder. Ich hoffe, der Brexit ist vorher vollzogen, damit man sie dann hier schön Visum erstmal beantragen kann. Aber ja. Das Problem ist, das wird ja eh angenommen. So ein Darling, wie die Dame hier ist. Die beantragt dann sicher Asyl, weil sie sich im Tory-regierten England nicht mehr sicher fühlt. Nee, weil Männer als Gruppe hassen Frauen in England. Also sie gehört zu einer verfolgten Gruppe. Also ich habe gehört, dass man in Saudi-Arabien den Male Gaze komplett abgeschafft hat. Also es wäre zumindest auch ein Land, wo es hin könnte. Also. Das ist ja auch, hat auch jemand gesagt, in Saudi-Arabien sind die mit Frauen abteilen auch ganz vorne dran. Ja, Und auch ich habe dann dazu kommentiert, dass sie auch mit Frauen zerteilen sehr vorne dran sind. Ja, fies, aber wahr. Ja. It's funny, because it's true. Okay. Nächstes Ding, was ich hier hatte, Bayerischer Rundfunk Puls. Das ist ja auch so eine von den schlimmsten Outlets, die wir hier in Deutschland so haben, was das clickbaitende, abschreibende Bullshit-Journalismus, Aktivismus-Kram angeht. Und Bayerischer Rundfunk ist ja auch an diesem Zündfunk-Kongress, der ja so eine Art Republika Light im Süden ist, beteiligt. Und da gab es jetzt hier dieses Hashtag Gamergate, wie kann man sich gegen Attacken im Netz schützen? Spoiler vorweg schon mal, diese Frage wird natürlich nicht beantwortet. Stattdessen darf hier irgendjemand hier natürlich erzählen, wie der Hetzmob seine Ziele mundtot macht. Gamergate Doppelpunkt. Ne, das eine hat scheinbar mit dem anderen irgendwie was zu tun. Mhm. Ja, wird hier so, ne, Gamergate Doppelpunkt, wie der Hetzmob seine Ziele online mundtot macht. Halt das einfach mal da, man guckt sich das Bild an und liebe Zuschauer, was sagt sie wohl zu dem Thema? Ja, also ich muss mal ganz ehrlich gestehen, so ungesund, wie diese Hautfarbe hier aussieht, um jetzt in Oberflächlichkeiten versinken zu wollen, würde ich nicht sagen, dass das Hauptproblem dieser Dame Harassment oder sowas ist. Ja, das ist übrigens die Dame, die uns schon seit anderthalb Jahren erzählt, dass ihre Mutter geswattet wurde von Gamergate, ohne dass es dafür irgendwelche Beweise, wie soll es auch anders sein, irgendwelche Beweise gab, dass das Gamergate war, dass das stattgefunden hat, etc. pp. Ja. Ich habe die Nachforschung gemacht und die ersten Kotaku in Action Threads zu dem Thema gemacht und das lief halt ungefähr so: Hey, die sagt, dass sie von uns geswattet wurde. Und dann kommen ungefähr 100 Kommentare, wer zur Hölle ist das? Ja, also ich habe mir diesen Beitrag ja auch kurz angeguckt und da werden irgendwie alle Phänomene der letzten anderthalb Jahre so irgendwie versucht zu verwursten und natürlich wird da auch über Gamergate undifferenziert gesprochen und irgendwie damit in Verbindung gebracht, ja, weil irgendwann wurde da mal einer gespottet und alles Schlechte ist ja sowieso mal in Gamergate irgendwann passiert, also können wir es ja auch in dem Zusammenhang erwähnen, ja, also, ja. Clickbait. Ja, aber sie fängt halt relativ gut an und erklärt halt sehr, also ich habe mir das Video halt angeguckt, sie erklärt sehr spezifisch, was Swatting ist, warum das gefährlich ist, wie das genutzt wird und so weiter, ist da sehr ausführlich und die Sache ist, das alles super, hey, klar, ist ein großes Problem und so weiter, aber dann geht sie halt weiter und Dogpiling. Und Dogpiling, sorry, das gibt es nicht. Das sind einfach nur Leute, die von Facebook auf Twitter gehen und nicht verstehen, dass Facebook, da könnte ich nur die ansprechen, die du kennst oder die du in Gruppen hast oder die zumindest direkt jemanden kennen, der dich kennt oder sowas. Und was natürlich wesentlich kleinere für wesentlich kleinere Ausbreitung sorgt. Und in Twitter kann dich jedes Schwein anlabern. So ist die Plattform. Das ist halt wieder so üblich. Wenn man uns was erzählt, was irgendwie dem zuwiderläuft, worüber wir gerade reden wollen, dann ist es ja alles hier Derailing und so ein Zeug. Ja. Und genauso ist es auch hier, wenn uns fünf Leute erzählen, dass wir einen Arsch offen haben, dann ist es Dogpiling. Und das sind lauter so Quatschsprüche, mit denen man dann halt seine Kritik dann da wieder diskreditieren kann angeblich. Ja, es ist halt totaler Quatsch. Weil es geplant ist und weil das ja alles Aktionen sind und weil das alles Trolle sind und tralalalalala. Ja, wenn du einen Kommentar machst und der irgendwie 60, 70 Mal geretweetet wird, dann kannst du davon ausgehen, dass da 30 Antworten drunter stehen. Ja, also wenn das irgendein incendiary Ding ist. Das ist einfach so bei Twitter. Das ist kein Dogpiling. Und wenn jemand anderes das dann kommentiert und bei sich in die Timeline packt und kommentiert, das ist normal. So funktioniert Twitter. Beschwert euch nicht über so einen Scheiß. Und dann geht's halt weiter. Und sie erwähnt auch, dass Sea Lioning halt ein großes Problem wäre. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Dogpiling und Sea Lioning? Dogpiling sind viele, Sea Lioning ist einer. Okay. Nee, hat sie das nicht so erklärt, dass Sea-Lining irgendwie ist, dass man immer wieder irgendwelche Fragen stellt, die eigentlich nichts mit der Thematik zu tun haben. Ja, es wird halt als Derailing dargestellt, aber eigentlich der Sea-Lining-Comic war ja, jemand sagt, oh, ich weiß dir, ich mag einfach keine Seelöwen. Und dann taucht halt ein Seelöwe auf und sagt, hier, warum eigentlich? Kannst du das mal bitte irgendwie einen Grund geben? Und dann nervt er halt immer weiter und folgt dir auch nach Hause und will halt die ganze Zeit eine Erklärung haben. Ja. Und ich sagen wir es mal so, wenn jetzt da jemand sagen würde, weißt du, ich habe einfach was gegen Nigger. Und dann kommen halt die Schwarzen und sagen, du blödes Arschloch, was ist hier? Und dann, oh, ihr Sea-Lined mich. Ja, so für das Sea-Lining ist einfach nur, da haben die ein Wort dafür geschaffen, um sich rausreden zu können, wenn jemand hinterfragt, was sie sagen, wenn jemand einen Beleg haben will für das, was sie sagen. Immer das Gleiche. Und das ist halt total geil. Sie fängt mit dem ernsten Swatting an und kommt dann zu so einem Bullshit. Ja. Also quasi Cybermobbing. Wir reden von Cybermobbing und oder wie der Frauenrat dann da in seinen Pressemitteilungen vom Irak und sowas anfängt und dann irgendwie auf Pickup-Artists zu sprechen kommt. Ne? So, da erinnert mich das auch so ein bisschen. In dem Zusammenhang muss man halt auch sagen, dass das offensichtlich auch nicht nur die bösen Maskus sind und die Gamergatter, die sowas machen, weil Mundane Matt ist letzte oder vorletzte Woche auch gespottet worden. Also das macht keinen Unterschied. Und auch die Kugeln, die im Zweifelsfall abgefeuert werden, machen keinen Unterschied, ob Mann oder Frau geswattet wurde. Und das dann gleich wieder in so eine Ideologenscheiße zu verpacken. Ach. Ja, der Begriff, den sie da auch nicht erklärt haben, ist der von Third-Party-Trolls. Den sollten sie vielleicht in ihren Wortschatz nochmal aufnehmen. Das ist generell, Leute, wenn ihr den Leuten was übers Internet beibringen soll, das Erste, was sie lernen sollten, ist, Trolls existieren. Ja, die existieren ja auch nicht nur online. Das ist ja das Verwunderliche, dass dann immer gesagt wird, das Internet ist voller Trolle und jeder, der nicht mit dir übereinstimmt, ist jemand, der trollt. Ja, also einfach unverantwortlich, den Leuten das so weiter zu vermitteln. Ja, ja, das ist ein bisschen über, weil du bist ja schon, wie du es gerade gesagt hast, du bist ein Troll, sobald du halt eine andere Meinung hast. Und das merkst du in der Diskussion. Das stimmt eh nicht. Das ist genauso wie auf Imageboards, wo jeder den anderen vermutet und das aber nicht wirklich beweisen kann, weil die ja alle anonym sind, sondern werden halt irgendwelche Begriffe erfunden und so. Ja, und auf Twitter bist du dann halt eben der Troll. Einfach nur, damit halt eben deine Meinung gleich mit dem Label weniger wert ist, was eigentlich Unsinn ist. Ja, weil, sorry, aber wenn einer auf dich eingeht und zu dem Thema kritisch hinterfragt, dann kann der schon mal gar kein Troll sein. Ja, weil Troll, der versucht immer eine Reaktion zu provozieren, zum Beispiel, dass du dich aufregst, ja, oder halt eben, keine Ahnung, dein Account löscht, im krassen Falle. Der möchte nicht, dass du aktiv mit ihm in der Diskussion dich darauf einlässt, um halt irgendwie, verstehst du, da fehlt halt das Konstruktive einfach dabei. Und auch wenn du das nicht siehst, ist trotzdem nicht jeder ein Troll. So einfach ist es. Mhm. Ja, jedenfalls ist das hier von der guten Vanessa Schneider, wobei ich gute in Anführungsstrichen sage. Aber das ist diese Dame hier, Vanessa Schneider. Und ich habe mal so ein bisschen, hier ist auch schon Herr Kogel, weil bei dem bei Radio Trackback war sie nämlich auch, da können wir gleich mal reinhören. Auf jeden Fall habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt, wem sie so folgt bei Twitter. Und das ist halt auch alles dabei, ne? Ob das jetzt hier diese Samantha Ellen ist, die ja offen Männer hasst und so ein Kram, ne? Oder natürlich Feminist Frequency und Jonathan McIntosh, sieht man auch nicht alle Tage bei deutschen Journalisten, dass die so die beiden da irgendwie kennt. Und was hatte ich hier noch alles gesehen? Da war auch noch irgendwie. Ach ja, angefangen hat das wohl bei ihr mit Lori Penny. Das war so, davor war lauter Musikkram und dann kam plötzlich Lori Penny und dann ging es mit dem ganzen anderen Zeug auch weiter. Und da sind da auch so Sachen wie bei, wie Men Can Stop Rape, @Men Can Stop Rape. Das ist wohl so ein Ding, dem sie hier folgt. Und Everyday Feminism natürlich. Und ja, außerdem ist sie hier auch früher bei diesem Hyperbole-TV gewesen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Die machen immer so diese Frag ein Klischee und diesen Quatsch. Das ist auch so ein Clickbait-Video-Format eigentlich. Was dann auch immer so zum Teilen optimiert ist. So Fluff-Scheiß. Und die war jetzt hier halt auch dieser Sendung hier von Trackback, von Herrn Kogel, den wir ja. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon SXSW, Anti-Online-Mobbing-Event. Anti-Mobbing-Event. Übrigens, dieses hier oben von Jasmin Schreiber war undercover in rechten Facebook-Gruppen. Das ist auch schon mal ganz interessant. Die hat sich da irgendwie ein Profil erstellt und die Leute haben da mit ihr geredet und sie wuselt dann da so ein bisschen rum und behauptet dann da irgendwie so, dass sie ja auch alle ganz nett wären, die Leute da, ne? Aber halt so total verdreht und irgendwie war das, was sie da drüber erzählt hat, aber auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht die ganzen 10 Minuten da abspielen, deswegen fasse ich das mal eben zusammen. Das kann man sich aber auf jeden Fall auch nochmal anhören. Das war halt, also kam mir so ein bisschen so vor, wie als wolle sie dann hinterher doch noch unbedingt wieder die quasi charakterisieren als total verdrehte Leute, die halt deren Meinung halt eben ganz komisch ist und und ich weiß auch, es klärt sich auch nicht so richtig, wie rechts jetzt diese rechten Facebook-Gruppen da sind, in denen sie da gewesen ist. Das ist ein bisschen seltsam. Und ansonsten würde ich jetzt mal kurz den Herrn Kogel und Frau Schneider abfahren. Das waren wahrscheinlich Facebook-Gruppen wie DAX Club Soester Börde oder so. Eine Mischung aus Folk und Elektronika aus Argentinien. Das war Lula Cruza und El Buho mit Comandante. Das ist Netzmusik und wie in jeder Sendung gibt's auch heute wieder 7 Songs aus dem Netz, die ihr euch einfach so kostenlos runterladen könnt und auch remixen könnt, denn sie sind unter einer Creative Commons Lizenz. Die Links zu den Downloads, die gibt's im Blog zur Sendung auf trackback.fritz.de. Wie gehen wir mit Arschloch-Kommentaren im Netz um? Wie gehen wir mit Online-Mobbing um, mit Harassment? Das ist so eine große Frage, die gerade überall diskutiert wird. Möchte schon jemand was dazu sagen? Also ich bin generell immer für mehr Hate Speech im Internet, Hasskommentare, alles ins Internet rein. Ja, also ich habe... Ist ja schon mal wieder eine interessante Verstrickung auch, ne? So, erstmal sagt er, jeder redet darüber, ja, er und sein Journalistenkumpel garantiert, ne? Wenn das natürlich jeder ist, dann auf jeden Fall jeder. Ja, und Mobbing und Hasskommentare und Arschlochkommentare sind ja auch nicht unbedingt das Gleiche. Also ich habe so langsam das Gefühl, diese Panikmache, dass, keine Ahnung, jeder Nazi ist und jeder Frauenhass und so, der dass diese Art der Panikmache sich auch irgendwie mittlerweile in allen Medien jetzt so durchgesetzt hat, dass man sogar auf Radio Trackback jetzt nur noch Sachen hört, so, weißt du, so Pauschalisierung einfach, jeder ist irgendwo ein Troll, überall müssen Trolle vermutet werden und so, ja. Naja, ich meine, ja, das haben wir alles in den letzten Monaten schon durch, ne? Es gibt irgendwie einen Quatschartikel, in dem nichts stimmt, darunter schreiben die Leute das und dann wird sich wieder aufgeregt über Hasskommentare. Ja. Okay, ich fahre mal weiter. Ja. Unter anderem auch auf dem Netzkulturfestival South by Southwest in Texas. Im Vorfeld war das online ein Riesenthema. Angefangen hat es als zwei Panels über die Gamergate-Bewegung, die von Gegnern als Online-Mobber gesehen wird, von den Verfechtern als eine Bewegung gegen unethische Journalisten und böse Feministen. Da gab es ganz, ganz viel Drama, ob das alles stattfindet, wer da mitmacht, wer da nicht mitmachen darf. Und dann wurde das Thema richtig, richtig groß, zumindest auf Twitter. Meine Kollegin Vanessa Schneider, Reporterin für Puls, die... Das ist schon mal lustig, ne? wie er das so sagt. Ne? Also so von wegen, wie war das? Ja, die Verfechter und dann stoppt er nochmal so so böse Feministen und tralala. Ja. War das eigentlich so mit zwei Gamergate-Panels? Nee. South by Southwest gab es doch ein Harassment-Panel mit Randy Harper und so weiter. Und das andere war SafePoint. Also es tut mir leid, das war SafePoint-Panel, das war nicht Gamergate. Die sprechen zwar über Gamergate von dem journalistischen Winkel, aber zu sagen Gamergate ist halt auch nicht richtig. Ich meine, man hört seit Monaten, dass man den Namen ändern soll, weil der Name einen schlechten Ruf hat und dann kommt da was mit einem anderen Namen und das kommt dabei raus. Also sorry. Ja, ja. Ja, also ich fand das jetzt eigentlich gar nicht so, also ich meine, immerhin hat er gesagt, es gibt zwei Wege, wie man sehen kann, ne? Also, ja, das stimmt. Ja, aber natürlich wieder so auf die komplette, ja, und die anderen, die behaupten dann so hier und da. Ich würde es genau umgekehrt sagen. Er und seine Heiligalli-Bande behaupten, dass das hier alles Harassment und so ein Kram ist. Und die Realität ist das Gegenteil, also, ja. Okay, ich fahre mal weiter. Ich war vor Ort und von ihr wollte ich wissen, wie groß war jetzt das Online-Mobbing-Thema auf dem South by Southwest, so in echt jetzt? Also auf dem Papier war das Thema Online-Harassment sehr groß. Aus den zwei ursprünglichen Panels zu Gamergate ist ein ganzer Thementag entstanden mit 15 Panels zu Online-Hetze und Hass im Netz, den das South by Southwest auch echt stark beworben hat. Aber weil das South by und auch die Panelisten bedroht wurden, hat der Thementag nicht in den Hauptveranstaltungsorten stattgefunden, also in den großen Hotels in der Innenstadt, sondern ziemlich weit ab vom Schuss, sodass sich kaum einer dahin verirrt hat. Das ist super schade, denn die Panels haben gezeigt, dass es noch wahnsinnig viel zu besprechen gibt. Wie kann man Online-Hetze technisch eindämmen? Wie können die Betroffenen sich selbst schützen? Was muss sich von gesetzlicher Seite ändern? Das waren alles Fragen, die diskutiert wurden, aber eben vor einem sehr, sehr kleinen Publikum. Ja, sind das Fragen, die das zweite von diesen Panels diskutieren wollte? Nein. Das ist auch einfach gelogen, dass das wegen Sicherheitsvorkehrungen etc. pp., das stimmt einfach nicht, sondern das ist nach dem ursprünglichen South by Southwest erst geplant worden und deswegen hat das halt nicht in den für South by Southwest gebuchten Locations stattfinden können, sondern musste woanders stattfinden. Das ist einfach, ja, schlechter Journalismus, wenn man vorsichtig... Die Drohungen waren noch so nach dem Motto, ja, da sind dann Leute und dadurch fühlen wir uns bedroht. Ja, das war das doch, warum überhaupt... Also es war ja am Anfang so, dass diese beiden Panels, von denen wir vorhin gesprochen haben, einmal initiiert von Randy Harper und der Online Abuse Prevention Initiative, deren CEO und eigener einziger Mitarbeiter sie ist, initiiert wurde und dann kam SafePoint und dann hat Randy Harper aber gesagt, nee, also wenn die auch da sind, dann fühle ich mich nicht sicher, als wenn das alles irgendwie, als wenn die da mit Waffen und was weiß ich kommen würden, ne, oder jeden verprügeln, der nicht ihrer Meinung ist. Ne, und deswegen sind ja erstmal beide Panels abgesagt worden. Und daraufhin gab es dann einen Shitstorm von den üblichen Medien. BuzzFeed hat mit dem Boykott gedroht, falls Randy Harper nicht auftreten darf und so weiter und so fort. Und South by Southwest hat deswegen dann diese Variante gewählt. Aber die Frau Schneider kann das natürlich auch so darstellen, wie sie möchte, nur kann ich sie dann nicht für eine Journalistin halten. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Mercedes Carrera früher Boxerin war. War sie? Ein bisschen bedrohlich ist sie vielleicht schon. War sie? Oh. Ja. Die macht besser, die Frau. Okay, ich mach mal weiter. Hetze und Online-Mobbing waren ja vor allem in der Games-Kultur so eines der größten Themen der letzten Zeit. Auch dazu gab es ein Panel. War das so? Hm. Liebe Gamer, habt ihr euch viel mit Hetze und Online-Harassment beschäftigt? Gezwungenermaßen, sag ich mal, haben wir uns mit den Vorwürfen beschäftigt, aber ja. Ja, das ist wieder Satanismus in den 70ern, 80ern. Ein großes Thema in der Rollenspiel-Community war. Genau. Oder Amokläufe. Ja, Amokläufe waren noch hier in den 2000ern in Deutschland ein großes Thema in der Computerspiele-Szene. Genau so war das. Alles klar. Level Up, Overcoming Harassment in Games. Was kam darum, Vanessa? Da haben drei selbstbetroffene Frauen von der Front berichtet und mögliche technische Lösungsansätze diskutiert. Totaler Talking-Point. Technische Lösungsansätze hört man auch in jedem beschissenen Artikel zu diesem Thema von irgendwelchen Leuten aus dieser komischen Clique. Immer übersetzt das heißt das Blockbot. Ich wollte es gerade sagen, so Blocklisten klingt halt schlecht. Ne? Ja, ideologische Blocklisten, das kommt nicht so gut an, wenn man das so sagt. Ja. Ja, oder halt eben so, dass die Portale dann da ideologisch die Leute aussieben und solche Dinge. Da kommen sie dann wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also es war alles sehr theoretisch. Mit dabei war Catherine Cross, sie forscht zu... Ja, sag hier, sie ist jetzt Assistentin. Die rausgeschmissen worden ist mittlerweile, oder? Ich glaube, nee. Ja. Die sind alle raus. Nee, die hat doch jetzt eine neue Mitarbeiterin, die auch diesen Test zu Hitman verbrochen hat, den sie jetzt irgendwie gemacht haben. Aber auf der FemFrex-Seite steht momentan More Staff Bios Coming Soon. Also, keine Ahnung. Ja, so oder so, ganz komplette Ideologin, die von Anfang an aus dieser ganzen Betrachtungsweise auf Computerspiele und so ein Zeug da mitgewirkt hat und glaube ich auch in der Digra und bei Silver Spring Media und bei diesen ganzen Sachen damit beschäftigt war. Ja. Management in Games, dann war da Randy Harper, eine Programmiererin, die ein sehr wirkungsvolles Tool entwickelt hat. Ja, oh Gott. Ja, Zitat, unsere... Ja, Verrückten da bei Twitter. Da sind zu wenige von den Deutschen drauf. Mm. Und auf jeden Fall das wirkungsvolle Tool hat ja dazu geführt, dass hier diese, wie hießen die nochmal, Women Action and the Media, die hatten ja da diesen Graphen, wo sie da gezeigt haben, dass die Sachen, die ihnen gemeldet wurden, gar nicht von Leuten kamen, die auf diesem Blogbot drauf waren. Ja, wo es irgendwie ein Prozent oder so 0,18% oder so Positivquote hatten. Also. Um Gamergater bei Twitter automatisch zu blocken und Caroline Sinders, die sich damit auseinandersetzt, wie man sichere Räume im Netz entwerfen könnte. Um das nochmal wieder zurückzubringen, ne, auf das, was Herr Kogel gerade zu Anfang gesagt hat, was die Leute ja da so behaupten, warum sie das machen, ne, ist das ja schon mal sehr interessant, dass der Herr Journalist sich da so hinsetzen kann mit der Dame und dann so sagen kann, ja, wir haben ja ein effektives Tool, um diese Gamergater zu blocken, die ja nach seiner eigenen Aussage sich dann mit unethischem Journalismus beschäftigen. Mhm. Mhm. Ja. Gar nicht verdächtig. Es hat sich noch nicht viel Konkretes getan seit Gamergate, aber immerhin wissen die Leute jetzt, dass es Online-Missbrauch gibt und wie er aussieht. Online-Missbrauch? Ja, okay. Wissen die jetzt, weil das wird ja nicht irgendwie seit 15 Jahren alle paar Wochen mal thematisiert. Online-Missbrauch gibt es erst seit Gamergate. Das sollten wir bei jedem Artikel über Cyber-Harassment, sollten wir das dem Kogel... Jetzt weiß man endlich, dass es Online-Missbrauch gibt und dann den Artikel und Kogel. Und dann kommt der nächste zwei Tage später raus. Jetzt weiß man endlich, dass es Online-Harassment gibt. Email abuse that exists is so important in making that abuse real. So let's say it hasn't gotten better, but people actually are more aware that it's there, which is so much better than how it used to be. Ja, wo sich die Leute dann ihren Quatsch da irgendwie noch schön reden, so nach dem Motto, ja, aber es ist doch total wichtig, dass wir darüber reden. Ja, so typische Hashtag-Aktivisten, Weltsicht, so haben wir mal rausgetwittert, mit anderen Worten, beschwert euch nicht. Na, ist doch Welt schon halb gerettet, weil wir wissen jetzt endlich Bescheid. Wir haben jetzt endlich euch gesagt, was ihr von Sachen zu halten habt und deswegen aufhören zu denken, listen and believe und weiter geht's. Und das ist ja auch schon mal ein Fortschritt, sagt auch Caroline Sinders, weil es diesen Missbrauch im Netz einfach greifbarer macht. Welche konkreten Forderungen gibt es eigentlich und wie interessiert zeigen sich denn jetzt so die Plattformhalter, so Facebook, Twitter, YouTube an Lösungen? Lösungen. Endlösungen. Konkret haben die Panelistinnen gefordert, Community Management ernster zu nehmen und von Anfang an Psychologen und Soziologen in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen, also in die technische Umsetzung, die Designentscheidung und so weiter, sodass es technisch möglich ist. Psychologen und Soziologen ist auch eine gute Gruppe. Also die Psychologen könnte ich ja von der Harassment-Seite noch irgendwie verstehen, wobei, was die an dem technischen Kram zu tun haben, keine Ahnung. Soziologen, ja... Wahrscheinlich dann, irgendwelche Gender Studies Leute oder so. Aber ich meine ganz ehrlich, dann weiß dann Google auch noch, womit man dich belästigen kann. Und das ist dann bei der NSA überall in der Datenbank eingespeichert. Dann wissen sie alles über dich, wo du bist, wo du hingehst, was dein Schlafrhythmus ist und was, wovor du dich am meisten fürchtest. Dass zum Beispiel einer immer zu dir schreibt, keine Ahnung, Hitman ist ein schlechtes Spiel, dass du dich deswegen aufregst. Und dann kannst du das auf YouTube blocken. Also dann hat man von dir ein komplettes psychologisches Profil. Also ja, weiß ich nicht. Es geht ja da irgendwie um, keine Ahnung, die technischen Lösungen, wie sie dagegen angehen wollen, gegen das Harassment oder so. Nee. Das ist hundertprozentig. Ich bin auch für die Interpretation. Google will wissen, mit was man Leute triggern kann. Ja. Ja, ihr habt eure Aluhüte. Okay, ja, jeder Artikel beginnt jetzt mit Your Waifu is shit on the politics in Iraq. Okay. Sich vor Angriffen zu schützen und aber auch die Trolle zu blocken. Eine der prominentesten Ziele von Gamergate-Angriffen war ja auch da, Brianna Wu. Das haben die so im Radio gesendet, ne? Eine der prominentesten... Also, kann ich irgendwo auf die Straße gehen und jemanden treffen, der weiß, wer Brianna Wu ist? Präsentiert von ihren Rundfunkgebühren, also ganz im Ernst. Ich kann wahrscheinlich nicht mal bei Brianna Wu vor der Haustür irgendwelche Leute treffen, die wissen, wer Brianna Wu ist. Ja, die geht ja auch nicht mehr vor die Tür, weil sie so eine Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch so eine super tolle Logik, ne? Oh Mann. Wie kriegen die das in ihre Birne rein? Das möchte ich echt so gerne mal wissen, wie man so denken kann, dass man zum einen halt eben die Leute hat, so wie wir, die eben die ganze Zeit sagen so, was redest du für einen Kram, ne, und dieses Zeug, und dass er dann sich aber so denkt, so, ja, die lügen mich ja jetzt hier nur an, in Wahrheit hassen die alle total und diese Brianna Wu ist voll das Ziel von so einer Bewegung, weil ja, ist so. Und ich habe mir dann, die Mühe gemacht, sowohl Kogel als auch BR Puls, als auch die ARD, die das später noch geschillt hat, anzuschreiben auf Twitter und ihnen Tweets von Randy Harper zu schicken, in denen stand, Leute sollen sich anzünden oder dass sie diesen Gerichtsvollzieher doxen will, wenn er nochmal bei ihr anruft etc. pp. Und habe um Kommentare gebeten. Der Einzige, der kommentiert hat, war der Herr Kogel und sein Kommentar, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Also es scheint sich auch niemand zuständig zu fühlen da, weil es ist nun mal ganz klar, Randy Harper ist jemand, der Online-Harassment verübt. Ja, das ist absolut beweisbar und nicht anzuzweifeln. Und das ist denen scheißegal. Es ist ihnen einfach scheißegal. Sie ignorieren das einfach. Punkt. Ja. Randy Harper did nothing wrong. Also sagen wir es mal so, die Leute, die Randy Harper zitieren oder gut finden, weil die gegen Online-Harassment ist. Oder eine erfolgreiche Programmiererin nennen. Ja, oder sowas. Weißt du, sagen wir es mal so, die das machen, die geht es auf jeden Fall nicht um Online-Harassment, weil wenn die wirklich diesen Standpunkt vertreten würden, dann würden die sich nicht mit Randy Harper unterhalten. Ist einfach so, ja? Ja. Ja. Okay. Sie wünscht sich, dass die großen Social-Media-Plattformen Online-Hetze ernster nehmen und ihre Nutzerrichtlinien entsprechend anpassen. Facebook's policies are drastically dated. So, yeah, this stuff is very solvable. It's just simply a political will problem, and these companies are lacking it. Brenna Wu sagt. Ach, geil, ne? Ja, das sagt dann die. Das sagt dann eine Entwicklerin, Pass auf. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Sie sagt, die Facebook-Richtlinien wären. Oder auch die Technik wäre veraltet. Und das sagt eine Entwicklerin, die es geschafft hat, die Unreal Engine 3 wie ein PlayStation 1 Game aussehen zu lassen, ja? Also so viel zu veraltet. Ja, das sind doch so Sachen, die Gamer interessieren würden. Wir reden hier aber von komischen Soziologie-Hipster. Ja, oder dass man ihr Spiel nicht spielen kann, weil es nicht mehr draußen ist, weil und zwar irgendwie seit einem Jahr oder so. Das kommt doch bald auf Steam, jetzt wart doch mal ab. Jetzt wart doch mal bald. 10 Jahre. Wart doch. Trademark-Zeichen. Das kommt da als Special Edition mit verbesserter Grafik. Wart doch, bis die Unreal 5 Engine raus ist, dann hat sie den Vierer übersprungen. Sammler-Edition mit, weiß ich nicht, Brianna Wu's Hoden oder so. Ja. limitiert auf 2 Stück. Wer eine 500.000 backt, kriegt den linken. Wer eine ganze Million backt, kriegt den linken. Ja, vor allem die Policies fürs soziale Netzwerke zu verändern, macht halt auch nicht so viel Sinn. Also die AGB und Datenschutzerklärungen von Twitter, Facebook und YouTube, die sind von der Komplexität so schwer zu lesen wie ein Text aus dem 12. Jahrhundert. Also keine Ahnung, also was das dann bitte bringen soll. Vielleicht eine andere Grundlage, auf der man dann halt Leute bannt oder so, ja, aber hast du natürlich recht, dass auch wenn du die verbannst, die ändern sich ja dann nicht, die Leute. Die fühlen sich vielleicht sogar noch bestätigt oder zensiert oder du weißt auch, wie das ist. Es gibt halt einfach Konkurrenten, die wirtschaftlich denken und dann eine andere Plattform aufmachen, wo die Leute dann ich meine, siehe Vote etc. pp. Die schlagen sich mittlerweile wieder ganz gut, ne? Mhm. Oh ja. Ja. Okay. Die Richtlinien lassen sich ganz einfach ändern, man muss es nur wollen. Ja, das ist auch schon wieder so eine Sexualstrafrechtnummer, ne? Die behaupten ja einfach wieder, das würde alles nichts hergeben und es fehlt nur der Wille, um irgendwie Sonnenschein für alle Tage zu generieren, wenn man nur diesen armen Leuten endlich mal zuhört. Magie ist Physik durch Wollen, muss man. Aber wenn es doch nur am Wollen liegt, wieso muss man dann die AGBs ändern? Triumph des Willens ist das hier, um endlich eine Lösung zu finden. Meine Fresse. Auch mal Lösung zu finden. Nur sieht es gerade nicht so aus, als wäre Facebook wirklich daran interessiert und nicht nur die von Twitter. Oh, was? Die ganze Welt macht sich lustig über Deutschland, dass wir hier eine Bundeskanzlerin haben, die hier dem Zuckerberg einen erzählt von wegen wir müssen auch mal was machen gegen die Rede gegen Flüchtlinge auf deiner Plattform. Und er dann irgendwie fröhlich nickt und sagt, ja, machen wir. Ja, und ich will jetzt nur mal dazu sagen, ne, ich habe jetzt vor kurzem meinen jahrealten Facebook-Account gelöscht, weil ich nach 30 Tagen Bann schon wieder 30 Tage Bann bekommen habe. Ja. Und ich bin nicht der Einzige. Ja, nur weil halt nicht darüber berichtet ist, heißt es noch lange nicht, dass mittlerweile tausende Leute von diesen Veränderungen betroffen sind. Ja, und ich sag mal, gut, okay, ich habe eine politisch unkorrekte Sprache, aber die habe ich vor den Änderungen benutzt. Ich habe in den letzten 2 Jahren nicht viel geschrieben auf Facebook, ja. Und rückwirkend hat man sich darauf berufen, dass man mich jetzt unter diesen Änderungen also halt eben bannen kann von Kommentieren. Der Account wird nicht gebannt, du kannst halt nichts mehr machen, also ist der Account nutzlos, ja. Und ja, da blieb für mich am Ende eben einfach nur das Auflösen des Accounts, weil ich konnte das Ding eh nicht mehr benutzen. Und es geht vielen so, es geht sehr vielen so. Auch betreffend diese, betrifft das ja auch zum Beispiel, ich hatte das ja schon mal erklärt, da war dann eine Seite, die halt rassistische Kommentare gesammelt hat und sie zu, um sie an den Pranger zu stellen, weitergegeben hat. Und die wurden dann halt eben auch gebannt, ganz einfach, weil sie halt eben Worte benutzt haben, die verboten waren. Ich glaube, irgendwie auch irgendein israelischer Diplomat wurde mittlerweile gebannt. Also das schlägt schon, das betrifft schon einen größeren Kreis von Leuten und so. Und da heutzutage immer noch zu behaupten, Facebook würde da nichts machen, ist falsch. Das stimmt nicht. Ja, Facebook hat doch auch alle Gender. Du kannst du irgendwie 80 Gender oder so oder 50 Gender auswählen. Also. Ich stimme da auch, Chris, zu. Also weltweit machen sich die Leute eher darüber lustig, dass das DDR-Mädchen die Internetzensur durchsetzt in Deutschland. Ja, das mit dem DDR-Mädchen, so, das wissen die meistens. Ja, das wissen die meisten nicht. Darüber machen wir uns dann besonders lustig. Das ist halt, ach Leute, es ist so peinlich. Und nur weil der Kogel nicht darüber berichten will, dass das Leute anpisst, weil es ihn nicht interessiert, weil in seiner Clique da nicht so viele von betroffen sind, heißt das nicht, dass das, also, ach, keine Ahnung, das ist so merkwürdig. Nein, noch nicht, ne? Aber es kann sich ja auch alles schnell ändern. Nachher sitzt da eine Frau Petri oder sonst wie wer auf dem Stuhl und die nöhen dann den Zuckerberg voll, dass der ganze Hass verschwinden muss. Ja, der Hass gegen die Deutschen, Stop White Genocide, ne? Ja, genau, ohne Scheiß, ne? Also, wir lachen da jetzt drüber, aber das kann natürlich alles sein. Wie die Leute da teilweise reden, ist das die gleiche Rhetorik, die hier Herr Kogel und seine Kumpels auch benutzen, nur für ganz andere Dinge. Ja. Dass das dann halt alles Hass irgendwie, wenn man was gegen Deutschland sagt oder so. Ja, das ist das antideutsche Kackscheiße. Ja, sexistische Kackscheiße. Ja. Ich kenne es halt aus China, wie das ist, wenn das Internet zensiert ist. Und ich würde am liebsten gerne jeden, der Zensur fordert, schütteln und sagen, du bist dumm, hör auf damit. Bitte sei jetzt ruhig. Du bist dumm, also, hör auf zu atmen. Ja, ohne Spaß. Das Einzige, was man zensieren sollte, ist die Forderung auf Zensur. Weil es ist nichts anderes als Zensur. Und es wird euphemistisch eingekleidet in irgendwie eine rhetorische Argumentationslogik, die am Ende einfach nur auf Zensur hinausläuft und nichts anderes. Also, vor allem dieses ganze Kindermädchenverhalten, man muss die Leute, so nach dem Motto, man muss die Leute leihen, man muss die Leute erziehen und so weiter, das bringt alles nichts, das ist alles Schwachsinn. Ja. Du musst am besten absolut ungefilterte Kommunikation, und wenn du dann was sagst, was richtig dumm ist, ja, dann kommen die Leute an und sagen dir mal, wie dumm es ist. Ja, auf Agent funktioniert das wunderbar. Du schreibst einmal was richtig grandios. Ja, nee, aber pass auf, auf Agent funktioniert das wunderbar. Du schreibst einmal was richtig Dämliches, ja, und wenn du nicht ein Troll bist, der das bewusst gemacht hat, ja, dann schreibst du das nie wieder, weil die Leute sagen dir ganz ungefiltert, was sie davon halten. Ja. Und dadurch entwickelst du auch eine viel dickere Haut, ja. Du lässt ja halt auch da auch viel mehr sagen. Ja. Genau. Ratschlag für alle Leute, mehr Shit posten. Das hilft. Das ist therapeutisch wertvoll. Ja, Shitposten jetzt nicht so, aber ich meine, wenn man mal ein richtig polarisierendes Statement hat, dann versucht's doch mal zum Beispiel auf 8 oder 4chan. Jetzt mal ohne Witz, dann da, die Leute, die Latte sagen euch schon, wie dämlich ihr seid. Ja, das klappt wunderbar. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Channer oder... Ja, nee, nur mal so als Kontrast, ne, weil ich meine, die meisten Leute benutzen das Internet immer noch zum Beispiel für Facebook und so, wo alles relativ safe ist und alles so, keine Ahnung, zivil, ja, aber geht doch mal in den wilden Westen und guckt euch das an. Ja, seid doch mal Unfalltouristen, ja. Da wisst ihr, wie gut ihr es habt, ja, auf Facebook und Twitter. Ich hab das ja versucht, aber dann haben sie mich gefragt, wo kommst du wirklich her? Ja, wo kommst du wirklich her? Ich hab gesagt, ich bin eine Frau, da hieß es Tits or get the fuck out. Ja, eben, das ist doch auch Fortschritt. Da will kein Schwein wissen, wo du her bist. Eben. Das ist niemanden interessiert. Ja, das ist der einzige Wert, den du hast, ist der deines Kommentars. Ja. Da ist es scheißegal, was du für Hobbys hast, ob du, keine Ahnung, eine lustige Biografie auf Twitter hast, mache irgendwas mit Medien oder so ein Schwachsinn, ja. Das interessiert da niemanden. Kein Wunder, dass die Feministinnen dagegen sind, weil da fällt ja dann ihr Feminist Privilege weg. Da können die eben nicht sagen, du bist ein White Cis Male, warum sollte ich dir zuhören? Da steht dann nur der Kommentar und dann, ja, darauf muss man eingehen. Ne? Okay, dann fahren wir nochmal fort. Twitter und Co. war bei den Panels niemand dabei, obwohl Vertreter von allen Social-Media-Firmen auf der South By rumrennen. Da ist also noch ziemlich viel Arbeit notwendig. Oh. Geil, oder? Die haben sie einfach nur, die haben sie gestonewalled. Die haben sich einfach nur gedacht, oh Mann, die schon wieder, ne. Aber dass sie das auch erwarten da, ne? Ich meine, ist ja schlimm genug, dass die Harper irgendwas raus twittert und dann sofort irgendwie der CEO von Twitter da sich bei ihr meldet und sagt, kein Problem, wir kümmern uns drum. Genauso toll wie hier, als die Witzurek sich über irgendwas beschwert hat, dann plötzlich die Republika-Account sich bei ihr gemeldet hat, so nach dem Motto, ja, wir passen unsere Harassment-Policy an. Zu Befehl, Anne. So nach dem Motto. Anne, Befehl, wir voll. Ich liebe es einfach nur. Ja, Leute, wisst ihr, gebt denen ihre scheiß Panels irgendwo da hinten in der scheiß Spelunke. Also das geht schon klar. Wir müssen aber nicht so, aber das ist ja komm, nur die. Gebt denen die Abschaltkammer, sonst meckern die wieder. Also. Bezahlen wir einen Praktikanten, damit er sich da hinsetzt als unser Repräsentant? Nee. Ja, vor allen Dingen, ich meine, gut, ich würde mich sogar noch nicht mal wundern, wenn die sich gar keine Mühe gemacht hätten, die da irgendwie groß drauf hinzuweisen, weil es ist doch viel geiler, sich da hinzusetzen und hinterher zu behaupten, so, ja, die kümmern sich ja gar nicht um uns und so. Weil wie willst du denn auch Spenden sammeln und irgendwas für deinen Kram, wenn da irgendwas vorwärts geht? Kannst du dich ja gar nicht mehr als Opfer stilisieren. Ja, nee, die Sache ist vor allem, wenn da irgendwas vorwärts geht, musst du auch irgendwann Verantwortung übernehmen. Ja, stell mir vor, da hätte jetzt einer gesessen und gesagt, so, okay, wir schreiben jetzt auf, welche Änderungen wir jetzt vornehmen müssen, die wir ja nur vornehmen müssen, und dann ist alles prima. So, jetzt möchte ich hier mal widerspruchsfrei von Ihnen hören, wie wir das vereinigen können, dass unsere Plattformen vernünftig und frei benutzt werden und trotzdem das so läuft, wie ihr euch das vorstellt. So. Das wäre, wenn sobald das passiert, dann. Dann geht das wie mit Kakerlaken, wenn das Licht angeht. Sind die weg. Ich glaube, das geht bei Randy Harper nicht so schnell. Ja, das braucht ein bisschen länger und die kann auch, das Dumme ist halt, die passt auch nicht in jede Ritze rein, ne? Ja. Randy Harper wird dann wahrscheinlich auch verfilmt, hier von dieser Australierin. Wie heißt die nochmal? Rebel Wilson. Rebel Wilson als Randy Harper, das klingt doch gut. In dem Sci-Fi-Film kriegt ihr auch so ein The Internet Ruined My Life. Die hat doch schon einen Film, Free Willy. Nee, das war nicht über sie. Dieser Wal ist einem viel zu sympathisch, das kann dir nicht gewinnen. Nee, Orca, der Killer-Wal ist über sie. Achso. Ja, ja. Demolition Man. Nee, aber Demolition Man ist ja nur das feministische Ding an sich. Ja. Das ist über Brianna Wu. Ja, Demolition Man handelt von Brianna Wu. Demolition Man ist richtig cool. Also da wird aufgezeigt, dass das Utopia für die einen die Hölle des anderen sein kann. Also. Okay, ich mach nochmal weiter. Kommt bestimmt noch was Gutes. Und das ist ziemlich bitter eigentlich. Also online... Da stimmen wir mit ihm überein, ne? Endlich. Bitte. Genau so. Ja. Online war das ein Riesenthema, dieses Harassment Summit, dieser Harassment-Event offline auf dem South by Southwest, eine komplette Nische, für die sich nicht mal die Plattformhalter zu interessieren scheinen. Vanessa Schneider war das, Pulsreporterin, die für uns auf dem South by Southwest Festival war in Austin. Moment mal, ich dachte, es gab zwei Panels. Also warte, es war ein Riesenthema, aber niemand hat sich dafür interessiert. Es war ein Riesenthema, niemand hat sich dafür interessiert und sie hat auch nicht wirklich was dazu zu sagen. Und das war halt auch nur das eine Panel bearbeitet und das andere drauf geschissen offensichtlich. Ja, das sind doch auch Harasser gewesen bei dem anderen Panel. Harasser. Die Haram, die Harasser. Die Haramal. Mein Narrative, das sind nur Harasser. Ja. Muss man beim Narrative nicht mit Harassern reden. So ist es. Kritiker, are doing wrong thing and are guilty of thought crime. Kennen wir alles. Oh, Kogel, echt. Kogel, der Vogel. Ey, der Vogelkogel. Das ist typisch wieder, oder? Ja, Zitat aus diesem einen Video, wo er da drin war. Ich muss den Leuten Computerspiele erklären. Das war ja so sein Spruch über Games-Journalismus. Ja, jetzt mal ohne Witz, wenn wir nicht gerade auch so ein bisschen sensibilisiert werden für diese progressiven Lutschpumpen, die immer wieder total fremde Themen mit Games verknüpfen, ja, irgendwelche Sexismusgeschichten drauf machen, sondern wäre uns der Kugel doch nie aufgefallen. Ja. Nee. Die machen also, ja auch meint der, der wäre jetzt hier so die riesige, die Instanz, die auf problematische Umstände aufmerksam machen muss. Ich meine, wenn er das meint, dann soll er sich mit dem Schild irgendwie an den Bahnhof stellen oder so, aber sorry, über seinen Blog funktioniert es soweit nicht. Ich bin jetzt sogar mal so dreist zu behaupten, dass wir die Botschaft von ihm weitertragen, also dass wir sozusagen noch so eine Art Katalysator für das sind, was er da schreibt. Ja? Auch wenn wir das so ein bisschen, ich sag mal, mit so einem Unterton weitergeben. Ja, nämlich ja. Dem, dass er einen an einem Fun hat. Zum Verknüpfen von diesen Themen und Computerspielen hat übrigens der Herr Schauder heute ein sehr lustiges neues Video veröffentlicht, was sich absolut lohnt, sich anzugucken. Ja, das habe ich auch schon gesehen, das war auch wieder sehr gut, ja. Ja, wie gesagt, der Schauder ist von, hat den Schritt von der Klippe runtergemacht und ja, das wird er dir niemals, also der wird sich zu Gamergate bekennen, aber man merkt halt schon, dass so inhaltlich, ja, das Ding ist halt irgendwie, ich sag mal, er hat ja insofern, ist er ja sicher, dass man ihn nicht gleich sofort mit dem, was er macht, mit Gamergate verbindet, weil die Leute denken, Gamergate ist ja nur Harassment und Frauenhass und sowas alles. Und wenn er dann aber so eher so kritischer ist und dann halt auch zum Beispiel diese Journalisten mal wieder kritisiert und so, verbinden die Menschen es nicht gleich damit. Ist in dem Fall jetzt ausnahmsweise mal ein Vorteil, auch wenn es schade ist. Ja, aber ich sag mal so, du hast schon recht, er ist so thematisch nah dran. Oh je, hoffentlich wird es nicht wie bald zitiert und so Gamergate identifiziert sich mit Schauder oder so, weißt du? Das gibt's doch schon. Da hat doch schon jemand geschrieben, ja, der Schauder hat jetzt mit der Affenbande sein Publikum gefunden. Oho! Das war, glaube ich, der Siegelidiot. Dass wir uns die Weltraumaffen nennen, das war die beste Entscheidung aller Zeiten. Der hängt da mit diesen Affen rum. So ein Affenzirkus. Ja, vor allem auch da merken sie wieder nicht selbst, dass sie ja quasi auch so eine Art Affen sind. Hallo. Nee, aber der ist halt irgendwie seit diesem Ghostbusters-Ding und ich glaube ein, zwei Videos vorher hat er halt diesen Punkt erreicht mit getting real tired of your shit now. Ja. Und ist halt jedes Video nur noch am Abrotzen über den PC-Kram und will man mehr? Ja, aber das neue Video ist gar nicht mal so abrotzen, sondern eine ziemlich fundierte Kritik daran, halt diese Themen ständig mit Videospielen zu verbinden, überall Sexismus zu sehen und nach Rassismus zu suchen, wo keiner ist und so. Also ist nicht so sehr ein Rant, sondern eine ziemlich gute Analyse. Ich hatte mir auch noch ein paar alte Videos jetzt mittlerweile von ihm angeguckt und er erwähnt ja Gamergate da doch schon ein paar Mal in einem Zusammenhang, dass es eigentlich fast aus einem von unseren Livestreams hätte kommen können. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er das selber weiß, aber ich würde schon sagen, dass er ein richtiger Gamergater ist, weil so die Sachen, die er anspricht, die er ist halt auf jeden Fall kritisch genug, um einer zu sein. Er ist ein Ally. Ally, ja. Nein. Also Honorary Shitlord, genau. Eigentlich genau die Argumente, die jemand wie wir oder ein Sargon oder so bringen würde, die bringt er halt auch. Ne? Ja. Wollen wir uns einfach mal Mitgliedskarten irgendwie herstellen, so Kreditkartengröße und dann geben wir ihm eine Ehrenmitgliedskarte? Naja, die kommt da zurück, glaube ich, so irgendwie, keine Ahnung. Quatsch, an die Wand. Also sagen wir es mal so, wir finden den Rainer ganz gut, aber es ist jetzt mal fraglich, ob der alles gut findet, was wir so machen. Der macht sein eigenes Ding und fertig. Ja, also, das ist ja okay. Das ist halt natürlich, als wir noch die Gamergate-Streams gemacht haben und so und er dann halt mit uns geredet hat, deswegen hat er natürlich, sag ich jetzt mal, einen Stein bei uns im Brett, würde ich sagen, also bei mir auf jeden Fall. Und aber der ist halt irgendwie auch einer so klassisches Beispiel von enttäuschter Idealist, der zum Zyniker geworden ist. Ne? So einer, der immer, ja, Games, yay und so. Mhm. Ne? Und dann kriegt er die ganze Zeit von seinen Kollegen so, also ich sag jetzt mal, dass es Kollegen sind, so Medienkollegen, dann kriegt er nur gesagt, nein, das ist alles schlecht, alles scheiße und Titten und so. Weißt du, und er denkt sich so, also erstmal kann man es übertreiben und zweitens hat es doch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Ja, apropos Ärsche und Titten, habt ihr dieses, ich glaube, Destructoid war es, die Dead or Alive Beach Volleyball das neue besprochen haben und ihm 1,5 von 10 Punkten gegeben haben, weil es ja so schrecklich ist. Das war ehemals Chong, ne? Nee, das war Jet Whittaker. Okay. Aber Chong hat Gamergate Hassan ein polyamoröser Bi irgendwas Oktopus laut seiner Bio. Und der hat halt auch der erste Paragraph von seinem Test sind irgendwie Tits, Boobs, Twin Peaks, Big Knockers, Hooters, bla bla. Der ganze Paragraph sind nur Synonyme für Brüste. Und dann fängt er an, wie scheiße das Spiel ist und so weiter und so fort. Und das, sie haben ja da, es sind weniger Charaktere und die Minispiele sind doof. Und im Endeffekt halt 1,5 von 10. 1,5 von 10 ist für mich sowas wie hier Big Rigs, Over the Road Racing oder ähnliche Sachen, die nicht funktionieren, die kaputt sind. Ja, ja. Spiele, die einem nicht gefallen oder wo einem nicht gefällt, dass irgendwie der Content nicht so ist wie bei der letzten Folge oder so. Man kann Punkte dafür abziehen, dass der Content weniger umfangreich ist und so weiter, aber du kommst doch nicht bei 1,5 raus. Nee, absolut nicht. Ja, 1,5, das ist schon fast kein Spiel mehr. Ja, 1,5 wäre halt Revolution 60 oder Gone Home oder wegen mir... Das sind keine Spiele. Harassment. Entschuldigung. Meine Meinung halt. Stimmt schon, ja. Also, Ich weiß nicht, Spiele, die nicht funktionieren. 1,5 wäre vielleicht dieses Cheaterman-Spiel, was ist da? Da hat der Angry Video Game Nerd mal ein Video drüber gemacht. Mhm. So ein Spiel, du kannst zwar theoretisch spielen, aber es ist unglaublich buggy und du kommst irgendwie nach dem dritten Level nicht mehr weiter, weil dann Gamebreaker-Bug ist immer. Ja, oder dieses Ding, was dieser eine Typ auf Steam gestellt hat, wo du einfach, dass du nicht zu Ende spielen konntest, weil es eigentlich nur ein Level gab, offensichtlich. Mhm. Aber er hat es halt so schwer gemacht, das erste Level, dass es niemand geschafft hat. Das sind 1,5 oder 1 oder was auch immer. Ja, vor allem, ich meine, er hat ja auch gesagt, es gäbe mehrere Level und dann stimmt das alles gar nicht. Und also das steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Das ist so ein typischer, ich weiß nicht, ich glaube Kickstarter war es oder Kickstarter-Scam ist jetzt bekannt geworden. Also da kommt noch einiges mehr hinzu. Aber klar, objektiv kann man so nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich gebe einem Spiel eine niedrigere Bewertung, weil mir das nicht gefällt. Das geht nicht. Das ist nicht objektiv. Ich kann ja auch nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, Civilization 5, ich mag Strategiespiele nicht so gerne wie First-Person-Shooter, also gebe ich da jetzt einen Punkt weniger und beim First-Person-Shooter sehe ich mal über, weiß ich nicht, Grafik-Glitches hinweg und gebe dem einen Punkt mehr, weil mir das Genre gefällt. Das macht ja keiner, ja. Also. Keine Ahnung. Es gibt natürlich Spiele, wo die Story wichtiger ist, zum Beispiel RPGs. Ja, ja. Und es gibt Spiele, wo die Story weniger wichtig ist, Shooter. Sowas. Ja. Also Story wird nicht immer mit dem gleichen Gewicht gewertet. Aber keine Ahnung, 1,5. Das ist schon übel, ne? 1,5. Vor allem, ich meine, ich verstehe nicht, warum, wenn da so ein Heini ankommt und einem eine 1,5 gibt, ich verstehe nicht, wie die Entwickler das noch mitmachen. Ja? Dass sie halt, ich meine, die kriegen ja diese Copies zugesendet, damit die reviewed werden für die Exposure. Ne? Oh, das war jetzt ein toller Satz. Auf jeden Fall, die kriegen halt eben ein exemplarisches Spiel zugesendet, damit sie es reviewen, damit halt eben die Aufmerksamkeit mehr wird, die mehr darüber berichtet wird und alles und so weiter. Ja. Oder kommt einer an und gibt einem eine 1,5, also würde ich ein Spiel machen und er gibt dem, wenn es wirklich unobjektiv ist, so, ja, gibt dem so eine niedrige Wertung, denn das war das letzte Mal, dass ich dem was zugesendet habe. Ja. Er hat das Spiel selber gekauft. Ja. Übrigens, auch das noch. Ist Chad Whittaker. Goonie Beardman. Ach, das war mit dem Fisting-Ding, Links. Ja. Grow up. Ja, er hat diesen Fisting-Dildo, den man links auf der Lehne da sieht. Ja. Jeder seinen eigenen Spaß, aber okay. Die Flagge da im Hintergrund kenne ich. Was ist denn das? Was ist das? Syrien? Saudi-Arabien. Wahrscheinlich einfach nur. Oder Irland. Greenscreen. Okay. Die Frage ist halt auch, es gibt ja so PR-Agenturen, die ja Gates anbieten, also einen Skandal machen, um damit Werbung zu machen. Man könnte es noch vermuten, dass das vielleicht so Skandalwerbung ist nach dem Motto, ja guck mal, wie scheiße der Artikel ist, schau ihn dir mal an. Wenn das nicht auch noch Leute geben würde, die dann die Spielehersteller dann auch noch belagern würden. Also, ja, ich glaube eher, dass das halt eine Sache ist, die ganz gezielt von einer schwächelnden Seite namens Destructoid benutzt wird, um Traffic zu machen. Ja. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich meine, der DOA ist jetzt kein AAA-Titel, aber es ist halt zumindest ein AA-Titel, ne? Also der ist nicht ein Doppel-D-Titel, meinst du? Na, ich wollte den Witz nicht machen, ne? Ich wollte ihn nicht machen, weil er sogar für mich zu geschmacklos war, ja? Hey, hat eigentlich einer von euch schon Piranha 3 Doppel-D gesehen? Also den ersten Piranhas 3D fand ich sehr geil. Ich finde den auch geil. Die sind auch super, weil die so dumm sind und man, naja. Aber die Bluteffekte so gut. Alle, ganz viel praktische Effekte. Und wir saßen da im Kino und das war einfach nur alle 30 Sekunden so. Ich habe letztens, aber ja, ach egal, ich kann ja wieder Döneke erzählen. Ich habe letztens Minigolf gespielt in so einem. Also es war Schwarzlicht-Minigolf und man hat so eine 3D-Brille aufgesetzt und die ganze Wände waren da, das war wie auf einem LSD-Trip. Ja, wollte ich nochmal kurz erzählen, hat nichts mit dem Thema zu tun, ja, aber war auch total geil. So, okay. Ja, darf ich dann nochmal? Ja, natürlich. Ich hätte hier noch anzubieten, habe ich hier gerade gefunden, Lori Penny Instagram, a tiny selection of the misogynist abuse I'm receiving minutes after tweeting about Brussels. Mhm. Sind hier irgendwie so ein paar. Das interessiert mich nicht. Was hat Show on Head geschrieben? Ja, genau. Das ich auch gesehen. Das, genau, deswegen habe ich das ja auch vergrößert hier. Sie schreibt hier. Please, Loris Fields. Genau. Riff Loris Fields. What a tragedy this must be for you and your family. Und dann so ein zerbrochenes Herzchen. Ja, Schuh ist übel. Schuh ist super. Schuhs neues Profilbild ist auch klasse. Habt ihr das gesehen, wo sie armer Skeptik die Zigarette anzündet? Das ist super. Großartig. Getriggert. Ja, was ich hier auch noch aufgetan hatte, also ich muss sagen, dafür ist so ein bisschen Credit an den Mammon-Magazin. Wow. Hatten wir ja auch schon mal geschillt. Der hatte das nämlich in einem Video, was ich mir von ihm angeguckt hatte, auch schon älteres. Das ist von Anfang des Jahres hier, aber es war auch komplett an uns vorbeigegangen und ich finde es eigentlich ziemlich krass und wundere mich, dass das nicht ein größeres Ding geworden ist, weil die Überschrift lautet hier schon, das ist hier aus der Frankfurter Allgemeine, die Überschrift mit Tricks zur Frauenquote. Und dann wird hier also behauptet bzw. dargelegt, dass da also noch so einiges an Änderungen so auf letzten Drücker irgendwie in einer Nacht- und Nebelaktion, wie es hier heißt, an die Frauenquote angehängt worden sind. Um die da halt nochmal so ein bisschen umzugestalten, so wie die Herrschaften sich das vorstellen. Also zum Beispiel irgendwie einzufügen, dass es da weniger Möglichkeiten gibt, sich davor zu drücken oder so, oder dass noch nicht schon schneller greift, oder wie war das hier? Auf jeden Fall halt so von der Machart, von der Machart ist das ganz schön krass, weil hier auch zum Beispiel steht, dass hier der Mars eigentlich noch Änderungen am Aktiengesetz hätte da machen müssen, nachdem wir die das jetzt da umgestaltet haben. Und ja, das ist dann quasi in Eile und Nervosität. Einfach so beschlossene Nummer nochmal abgeändert. Dass es keiner merkt. Ein bisschen. Das ist halt schon unter aller Sau eigentlich, wenn du dir denkst, dass du ja dann schon PR sozusagen gemacht hast, eine Debatte geführt worden ist in der Öffentlichkeit und du das Gesetz dann nochmal etwas verändern möchtest. Also das ist wie, wenn du, keine Ahnung, einen Patriot Act verlängern tust, wenn du einen Haushalt verabschiedest in den USA. Also das ist halt, ich weiß nicht, politisch sehr fragwürdig. Wenn du da noch mal schnell irgendwie was dazu machst. Also da gab es doch die eine Simpsons-Folge drüber, als die Airline-Linie über das Haus von den Simpsons geht und dann müssen sie da irgendwie in die Regierung und das Gesetz erlassen, dass die Airline-Linie zurückverlegt. Und dann ist das halt, ich sag euch mal, wie wir das machen. Wir nehmen einfach diese Bill, mit der etwas mehr Geld mit der neue Rutschen für die Spielplätze gemacht werden und da heften wir das einfach hinten dran. Ja, schon. Aber so ungefähr läuft das. Na, es nervt. Es nervt. Ja. Und ansonsten hätte ich eigentlich noch mehr von Frau Schwesig, aber wir sind ja jetzt schon wieder 2,5 Stunden dran. Vielleicht wollen wir Feierabend machen. Ich wollte noch anmerken, dass halt 9.01.2016 auf dem Artikel auch darauf hindeutet, dass das halt einfach untergegangen ist wegen Köln Hauptbahnhof. Ne? Ach so, ja. Dass sie der Plastik gekriegt hat, deswegen. Ja, aber das ist, also, dieses Ministerium macht mir immer mehr Bauchschmerzen auf jeden Fall. Was da ja, alles... die Schlesig ist offensichtlich auch nicht wirklich an Demokratie interessiert. Ich wollte noch was Österliches zum Abschied machen, dann, wenn wir jetzt so langsam fertig sind. Godfrey Elswick hat wieder was Schönes. Ach, der gute Godfrey. Ja. Godfrey sei Dank. Ist ja so ein bisschen fast eher ein, ja, vorösterlich, ja, sag ich mal, das letzte Abendmahl, aber weiß nicht, ob man die jetzt hier so gut erkennt, die Leute, aber hier die Dame hier, die halb unter dem Tisch verschwindet, oder der dicke Asiat, oder hier die Frau mit den großen Ohrringen, ja, also sind schon einige von unseren Lieblingen drauf. Ja, Peasy Myers ist das. Oh, Peasy. Easy Peasy, wie man ihn nennt. Ja. Aber ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich genieße Godfrey, seit er zurück ist, nicht mehr so sehr. Er hat irgendwie nachgelassen. Ich weiß, ist es denn auch überhaupt derselbe? Kann man ja gar nicht wirklich... Keine Ahnung. Aber das Bild fand ich sehr schön. Also wenn ihr schon am Twitter-Account schillen seid, dann möchte ich bitte an dieser Stelle noch die Huffington Shit-Post empfehlen. Die ich diese Woche sehr viel... Ja, die gibt's auf Twitter, okay. mit der ich sehr viel Spaß hatte. Und ich hatte noch einen anderen Account, wo ich erst vorsichtig nachfragen musste, ob das denn ein Satire-Account ist, weil es gibt ja keinen SJW, der nicht so verrückt ist, dass es ihn nicht wirklich gibt. Ach, dieser also, Antifa-Account. Ja, genau. Der Anti-Idee, genau. Antidemokratisch. Genau, Radarfurie auf Twitter. Auch mal unbedingt angucken und getriggert werden. Ja, aber es ist wirklich Satire. Ich habe es mir nochmal bestätigen lassen. Beweise es nie mit denen. Ja, genau. Ad-Huff Shitpost. Genau. Da könnte man ja auch eine deutsche Version, Ad-Rheinische Shitpost machen, oder? Ja, doch. Berliner Morgen-Shitpost. Ja, genau. Oh, ja, wir brauchen mehr Leute in Berlin, ganz ehrlich. Ja, ja. Ja, aber wer will denn da hinziehen? Ich habe Hamburger Morgen-Shitpost gibt's dann auch. Ja, ich habe vorhin beim Kraut und Tee gesagt, wir müssen uns viel besser vernetzen und viel mehr Memes zusammen machen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ach genau, hier, Kraut und Tee auf YouTube auch unbedingt angucken. Super Typ. Letztens noch im Livestream mit ihm gewesen, war auch wieder sehr interessant. Ging nach Belgien und er hatte da sogar ein Moslem mit dabei, der auch sehr kritisch der Sache gegenüber war. War ein sehr interessanter Livestream. Ein Syrer sogar. Genau, Syrer sogar. Ja. Ach, du warst ja auch später drin, genau. Wir haben uns ja knapp verpasst. Ja, ja genau. Die ist absolute Empfehlung. Ja, und falls irgendeiner der Zuhörer irgendeinen Türken kennt, der interessiert wäre, bei so einem Livestream mal mitzulabern und über Islam und über wie die Türken Islam sehen und wie die Türken die Araber und den Islam sehen, der soll sich am besten mal bei Kraut melden, weil der sucht das wahrscheinlich in der nächsten Zeit für einen Livestream. Und wir sind dann nächsten Sonntag wieder zurück. Mhm. Pünktlich um 18 Uhr werden wir unseren solarverstärkten Weltraumsender anschmeißen und wieder mal ein bisschen Hate Speech verbreiten. Hate Speech. No, Hate Speech is not free speech, aber trotzdem free bei uns. Für das tiefere Wohl. Aber kostenlos, ja. Aber kostenlos. In diesem Sinne, frohe Ostern und für die Atheisten Wasserruf. Hasenfest. Frohes Hasenfest. Frohe Kreuzigung.